Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Hi ho. Abend. Wir haben noch Kommunaldinge zu erledigen, die wichtig und so, weil wegen Vorstand zu uns. Ich entschuldige mich für heute Abend. Auch. Tschüss. Tschüss. Abend. Abend. Tobi, nimmst du schon das Schweigen auf? Das lässt sich ja von mir selber raus. Ich habe keine Lust, von der Couch gleich nochmal aufzustehen. Ach so. Haben wir einen Tag hinter mir. Guten Abend. Hi. Hi, hi. Moin, moin. Guten Abend. Wollen wir anfangen? Ja. Okay, Pat steht in der Info zum Kanal. Wer drängelt vor zur Leitung und zum Protokoll? Also ich mache mit Protokoll, der Fair-Operat. Nobody. Nobody. Und Simon hilft mir. Okay, dann wie gehabt. Okay, dann öffne ich die Sitzung um 21:10. Grüße alle. Habt die Bitte, dass ihr euch eben kurz mal anwesend überprüft, die Leute, die nicht da sind, weiter unten eintragt. Gibt es Fragen zur Tagesordnung? Okay, wenn euch noch was einfällt, nachher dann unter Sonstiges. Fragen zum Protokoll vom letzten Mal? Auch keine. Mitglieder zu oder Abgänge? Auch nicht. Gut, erster wichtigster Punkt, Planung AV Pampa. Jetzt ist der Uwe noch nicht da. Und der Tobias wollte kommen, möglicherweise aber später. Frage von mir, sollen wir das nach hinten schieben? Jo, pack's nach hinten. Geht es jetzt um Pressebetreuung oder was? Oder? Alles, die komplette die ÖA macht. Also die wichtigen Punkte habe ich schon aufgeschrieben. Wir haben irgendwo auch noch dazu. Aber das ist also in erster Linie die Pressemappe, wo es im Prinzip schon fast geklärt ist, was da passieren muss. Aber das würde ich halt gerne dann auch mit Tobias und mit Uwe dann dabei noch durchsprechen. Und der zweitwichtigste Punkt ist halt die Betreuung vor Ort, also dass wir irgendwie einen Zeitplan haben. Wir haben dieses Mal die leicht erschwerte Situation, dass wir an uns auch kandidieren, bedeutet, dass man sich jetzt nicht die ganze Zeit im Presseraum aufhalten kann. Aber warten wir, bis Uwe da, zumindest ist Uwe da, und dann würde ich sagen, gehen wir den Punkt dann an. Kann mir bitte jemand das Set hier in links reinchecken? Steht immer noch in der Information des Kanals. Danke. Gut, dann M zur GEZ, da gab es ja Anfang letzter Woche oder Mitte letzter Woche irgendwann gab es ja schon mal so ein paar Vorschläge. Jetzt hat der Bund bereits was gemacht. Die Frage ist, wollen wir da jetzt auch noch was zu machen als klassische Pressemitteilung? Wie schätzt du denn die Sinnhaftigkeit ein? Als nicht besonders hoch, ganz ehrlich und kurz. Also ich würde einen Blogbeitrag, eine Kolumne etc. würde ich begrüßen, die fände ich gut, weil die mittlerweile auch einigermaßen angenommen werden, wie man das zumindest bei Facebook sieht. Also beispielsweise das, was der Rolarius geschrieben hat zu den Kitas, also diesen Kita-Sharing, was jetzt vor ein paar Tagen rauskam, das ist 1500 Mal auf Facebook gelesen worden. Ja, also, machen. Da würde ich auch mit dran arbeiten. Tobi, mach das mal und wenn du fertig hast, sag mal Bescheid, dann gucke ich mir das mal an und dann war das fertig. Okay. Ja, dann hat man nämlich auch die Chance, das ein bisschen ausführlicher und ein bisschen netter zu machen. In so einer PM hast du halt immer den Klassiker, drei Absätze, ein O-Ton, dann wird es möglicherweise ja auch nicht so spannend. Wir machen das spannend. Also, oder gibt es irgendjemand, der jetzt wirklich eine PM haben will? Ja, keine extra PM. Gut, nächstes Thema, Agenda-Setting, Fraktion ÖA, da halte ich mich jetzt ein bisschen raus, weil ich war nur bei einem Treffen und auch nur zum Schluss dabei. Also der Tobias hat da ja sehr viel gemacht. Vielleicht sagst du mal was oder irgendjemand anders. Termin war heute auf der Fraktionssitzung auf den 18.01. festgelegt worden, wo die Fraktion dann ein wenig mehr Zeit dafür aufwenden will. Ich kann gleich mal den Passus aus dem Fraktionsprotokoll hier mit in unser Protokoll gerne rein kopieren, dann haben wir das alle. Ja, und ich müsste jetzt auch eben einen Rechner und das Pad aufmachen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir so früh da schon landen. Aber wir müssen ja tatsächlich vielleicht ein bisschen gemeinsam was dazu entscheiden. Einen Moment bitte. Darf ich fragen, weiterer Termin oder neuer Termin? Also heute ist in der Fraktionssitzung nur diese Terminfrage angesprochen worden, um eben einen Termin zu finden, auf dem man sich der Sache widmen kann, weil heute natürlich eine ganze Menge Punkte anstanden, auch in Richtung der kommenden Plenarwoche und dementsprechend hatten sie da natürlich keine Zeit für. Ja, dann wäre mein Vorschlag jetzt, dass wir dann auch jetzt gar nicht groß darüber besprechen, wenn die Fraktion das am 18.01. selbst bespricht, dass wir das dann an dem Abend auch nochmal. Moment, 18.01. Ist doch gar kein Dienstag, ne? Oder? Nee, ist ja ein separater Termin. Ist nicht im Rahmen der normalen Fraktionssitzungen, weil eben da keine Zeit dafür ist. Es geht wohl jetzt hier um den dritten semi-konspirativen Termin hier bei uns im Öffentlichkeitsarbeitsraum. Also ich habe das jetzt gerade mal eben gepostet. Ich glaube auch nicht, dass wir das jetzt unbedingt machen müssen. Aber wir müssen als AGÖA entscheiden, ob die Kernthemen, die wir so, ich sag mal, erarbeitet haben, ob wir die auch so stützen oder ob es da andere Meinungen zu gibt. Wenn es andere Meinungen gibt, wie wir die Fraktion davon überzeugen, sich dem anzupassen oder ob wir sagen, nö, das ist alles schon so perfekt. Wenn ihr ins Pad guckt, dann ist das ein bisschen aufgeteilt. Ihr findet übrigens diese beiden Sitzungen alle im Krähennest. Ihr könnt euch die Punkte Kernthemen und Themen eben anschauen. Wir haben uns dann auf drei Kernthemen und entsprechende noch Unterpunkte beschränkt. Es ist ja nur die Frage, ob wir das heute entscheiden müssen oder ob wir das nächsten Dienstag machen. Also mir ist es Wurst, wenn es am 18. erst mit der Fraktion weitergeht. Was ich übrigens am Rande nicht so ganz verstehe, was so Prioritäten angeht, hätte ich das eigentlich so weit oben angesiedelt anstelle der Fraktion das ein bisschen vorgezogen. Aber gut, so ist es halt. Gibt es denn jemanden, der zu diesen drei Themen sagt, das ist totaler Mist? Würde mich mal interessieren. Also du meinst die Kernthemen von Ende Dezember? Ja. Ja, wir haben diese Kernthemen noch aus den letzten dann herausgearbeitet. Also es gab ja zwei Sitzungen. In der zweiten Sitzung sind die drei Themen, wobei die Nummerierung jetzt keine Priorisierung ist. Warst ja. Ich meine, Open Government lässt sich schwer vermitteln. Das ist das Problem an der ganzen. Das sehe ich genauso. Also ich war gerade ja schon super froh, als du sagtest, drei Kernthemen. Ja, weil das ja bedeutet hätte, dass die sich echt mal eingeschränkt hätten auf fassbare Geschichten. Wenn ich mir das jetzt durchlese, Bildung, Hochschul, Schulpolitik sind zwei vollkommen verschiedene Paar Schuhe. Ja, das heißt, das sind eigentlich zwei Kampagnen. Inklusion dazu ist einerseits Schulpolitik, naja, okay, sagen wir, dass wir mit viel Wohlwollen sind das zwei Kampagnen. Energiewende, Energiekosten ist eine, das sehe ich ein, das trägt offensichtlich Kreons Handschrift. Open Government, da sehe ich fünf Kampagnen. Ja, das heißt, so richtig irgendwie von seinen Steckenpferden lassen und mal eine gezielte Kampagne fahren und Themen in die Öffentlichkeit bringen, streben die immer noch nicht an. Sieh es mal positiv, sieh doch mal die Riesenliste, die da noch ist, Entschuldigung, Harald. Das, was da passieren wird, ist, dass jetzt in dieser Besprechung auch nochmal klar gemacht wird, dass diese Themen jetzt in den nächsten 6 Wochen etwa vorbereitet werden und dass das Thema, was in den 6 Wochen am weitesten kommt, damit wird dann begonnen. Und ich denke, das wird am ehesten der Bereich eben Energiewende mit ÖPNV sein, weil da die fittesten Leute dran sind. Und alles andere wird dann nach und nach vielleicht in 3 Monaten oder 4 Monaten dann auf den Weg gehen. Das ist aber auch ganz gut so, weil man muss beim Agenda-Setting gucken, dass man am Anfang erstmal mit einem Thema beginnt und nicht mit einem ganzen Strauß von Themen. Ja, eben. Das wäre es eigentlich viel besser, wenn man sich vornherein auf eins einigen würde und dann mit vereinten Kräften daran arbeiten würde. Ja, das wird sozusagen die Logik ist jetzt so, um diese Fraktionsleute in ihrer sozusagen Verfasstheit oder Befasstheit dann auch damit reinzukriegen, dass eben sozusagen eine Fachgruppe von AK-Leuten plus eben den dazugehörigen MDLs eben so ein Thema ausarbeitet, also die Kampagne eigentlich sozusagen vorbereitet und dass, wenn diese Dinge fassbar sind und man damit auch was anfangen kann, dann werden eben die anderen MDLs damit auch befeuert, damit sie sich darauf einlassen, diesen Start der Kampagne auch alle mitzutragen. Das wäre dann sozusagen ein Termin, der dann irgendwann Ende Februar, Anfang März in der Fraktionssitzung dann nochmal stattfindet und daraus entsteht dann sozusagen der Start der Kampagne, wo eben so viele wie möglich der MDLs mit ins Boot geholt werden sollen. Gut, dann haben wir jetzt zwei Dinge und das ist gut, dass wir dann doch jetzt drüber sprechen und nicht erst an dem Termin, wenn die auch ihre Sitzung haben, weil wir dann vielleicht das bereits vorher vermitteln sollten, dass das Ergebnis deren Termin genau das ergeben muss. Das bedeutet aber, ich würde dich, Radbert, bitten, ein freundlich, höflich formuliertes Fazit in dieses Pad zu schreiben, was daran verbesserungswürdig ist und in welcher Reihenfolge das bearbeitet werden sollte, mit welcher Priorisierung und das als Ergebnis, wie die AGÖA das so sieht. Ich kann doch keine Priorität für die Fraktion setzen. Jungs, du kannst aber nicht aus der Sicht der AGÖA kannst du schon schreiben. Dramatisier das doch nicht so. Ich sehe das Ding als Trichter. Da standen irgendwie 20 Vorschläge drin. Jetzt sind da 3 grobe Gruppen drin. Aus den 3 groben Gruppen pick ich ein, maximal 3 Themen. Maximal, sage ich jetzt mal, für den Anfang. Und leg dann los. Also wir haben jetzt ja schon mal zusammengearbeitet. Ja, ich finde das jetzt gar nicht so groß. Ich finde das okay. Ich finde auch, ich meine, man muss ja auch immer überlegen, du kannst ja jetzt nicht das, was du persönlich jetzt eigentlich machen würdest, gerne. Ich würde zum Beispiel gerne Drogenpolitik weit oben sehen. Das steht aber nicht drin, akzeptiere ich jetzt einfach. Es muss ja auch die Leute was bewegen können. Und das sind nun mal unter anderem auch die Fraktionsleute. Die müssen ja da auch hinterstehen und sagen, ja, da sehe ich Potenzial drin. Sonst kriegst du das nicht verkauft. Können wir denn eine Empfehlung geben? Aber wir könnten, nee, die Frage, sondern ich sage, wir könnten aber eine Empfehlung geben aus Sicht der AGÖA, dass zum Beispiel Drogenpolitik würde ich als sinnvoller erachten als Open Government, weil das ist jetzt ja auch schon vorher gesagt worden. Ich habe es auch schon so in Runden mal gesagt. Meine Schwiegermutter würde sagen, ich hab's nicht so mit Computer bei dem Stichwort Open Government und das sehe ich als Problem an. Aber wenn es nicht so ist, kann ich mit dem Kompromiss auch leben. Hauptsache, wir haben Kernthemen. Also mein Vorschlag wäre jetzt folgender. Jeder von euch macht sich Gedanken dazu bis nächste Woche Dienstag. Das ist ja dann der 15., wenn ich richtig gerechnet habe. Und spätestens da grenzen wir das von uns aus nochmal ein und machen dann maximal 3 konkrete Vorschläge. Also konkreter Vorschlag könnte zum Beispiel bedeuten, wie kriegen wir Piraten aktiver im Bereich Hochschulen? Das ist jetzt nicht nur Hochschulpolitik, sondern das bedeutet für mich auch, dass man beispielsweise als MDL hingeht und versucht, die Gründung von Hochschulgruppen in irgendeiner Form positiv zu beeinflussen. Und das ist wieder, eigentlich schon wieder zu viel Detail. Also, aber in diese Richtung, also, dass wir 3 konkrete Vorschläge einfach dann unterbreiten, die werden mit Sicherheit Ideen haben und dann gucken wir, wie wir am 18. zusammenkommen. Und vergesst bitte nicht, das ist ja nicht von der Gesamtfraktion jetzt hier so entstanden, sondern von einer relativ kleinen Gruppe. Das kann ja. Das ist mir schon klar. Ich habe auch die Hoffnung, dass also nicht 20 Leute in der Fraktion nicken müssen, damit irgendetwas davon aufgegriffen wird, sondern dass da, sage ich jetzt mal, 8 oder 10 oder 12 Leute sagen, ja, gefällt mir, und 2 sagen, das dafür ziehe ich mir jetzt persönlich die Kappe auf. Gut, okay. Machen wir das so. Vernünftig, und ich bin auf Samstag gespannt, was wegen dem ÖPNV in Hannover passiert, und darauf die Reaktion. Darauf nicht. Ja, komm mal, Balli. Fährst du nach Hannover, Balli? Was? Tut mal. Fährst du nach Hannover, damit du das live mitbekommst, was da passiert? Im Moment ist das noch so vorgesehen, ja. Gut. So, nächstes Thema. NKF-Daten. Ich habe den Link verbaselt. Wenn einer den Link dazu noch hat, zu der Webseite, das wäre schön, dass wir den mal hier protokollieren können. Und dann die Frage, ich habe das Thema ein bisschen schlören lassen persönlich. Hat mal einer hintergeklemmt oder Gedanken zugemacht oder wisst ihr von irgendeinem AK, der das weiterverarbeiten wird? Ach, schau mal, ich habe gerade einen Link in den Chat gepackt. Also die kommunalpolitischen AKs, die arbeiten da dran. Da habe ich letzte Woche was mitbekommen. Da gab es einen Termin, wo die sich um die kommunalpolitische Vereinigung diskutiert haben und am Rande das Thema auch angesprochen haben. Schönen guten Abend, bisschen zu spät, frohes neues Jahr allen. Und der Matthias Bock selber bleibt auch dran. Und soweit ich das weiß, auch in Zusammenarbeit mit Leuten vielleicht aus dem AKWifi. Okay. Haben wir irgendeinen hier Runde, der da von sich aus sagt jetzt, ich bleib da dran, trete positiv Leuten in den Hintern, beziehungsweise bin am Puls der Zeit? Also ich bin noch mit dem Matthias in Kontakt und kann mir das auch nochmal als Vorlage quasi für eine der nächsten Wochen hier mit draufschreiben. Okay, jetzt hatte Fitz gerade einen Link geschickt, das war aber der Link von den K-Piraten. Was ich meinte war diese die Webseite mit dem Pferd, wo man sich seine Kommune raussuchen kann und das grafisch darstellen. Ja, das ist von dem Einstein. Ich guck mal, ob ich es finde im Moment. Das ist da drin verlinkt. Das ist die Pressemitteilung von den HSK-Piraten, wo der Einstein Mitglied ist und da das ist die Pressemitteilung dazu. Alles klar. Ah ja, alles klar. Aha, meine Gemeinde hat einen satten Überschuss erwirtschaftet, musste ich feststellen. Erste Mail auf der Sauerland-Mailing-Liste in ungefähr einem Monat oder 2. Habt ihr über AV Pampa schon gesprochen? Nein. Nein, okay, komm mal. Das ist gut. So, ich habe euch beide jetzt da eintragen im Protokoll. Ja, ich sehe es in Ordnung. Also wenn da irgendwie von der Öffentlichkeitsarbeit aus was zu tun ist, dass man beispielsweise jetzt sagt, wir haben keine Ahnung, ich sag jetzt mal, wir haben einfach eine Zahl, 15 AK Kommunalpolitik, die da irgendwas mitgemacht haben schon und die in der Lage sind, ein gemeinsames Ergebnis zu präsentieren, dann sollten wir auch NRW-weit aktiv werden. Gut, nächstes Wahlkampf NDS. Ich war eben bei dem Bund-Länder-Pressemann. Ich erzähle mal so ein bisschen, was ich jetzt so mitgekriegt habe, sonst Radbert war, glaube ich, auch da. Ich kann das ergänzen oder korrigieren. Also die grundsätzliche Öffentlichkeitsarbeit läuft bei denen. Da habe ich auch keine Hilferufe gehört, auch nicht so Richtung Wahlprüfsteine oder ähnliches. Das scheint zu funktionieren. Ich hatte die Idee und habe habt ihr heute Abend auch nochmal geäußert, so, weil das schnell und unkompliziert eigentlich zu machen ist, in den umliegenden Bundesländern Aufrufe zu machen, dass also noch Kaperbriefe verteilt werden, dass sich also im Prinzip Piraten einfach an irgendeinen Stammtisch dort wenden oder an einen KV und sagen, gib mir mal 200 Kaperbriefe und ich stelle mich jetzt in Osnabrück an den Bahnhof und verteile die freitags morgens und freitags abends. Das scheint möglicherweise doch schwieriger zu sein, weil die haben gar nicht so viele. Also die haben insgesamt nur 50.000, so wie Susanne eben sagte. Und die haben die nach dem Schlüssel verteilt und hatten Wahlkreis so im Schnitt 500 nur insgesamt. Frage ich jetzt, seht ihr da eine Chance oder seht ihr das als sinnvoll an, da nochmal einen Aufruf auf der NRW-Liste zu machen in die Richtung? Also was man versuchen kann, es gab ja auch eine komplette Palette Kaperbriefe für NRW, die in Bochum verteilt worden sind oder teilweise vielleicht auch wieder zentral mitgenommen worden sind, dass wir von uns die Kaperbriefe mitnehmen. Vergiss es, weil unsere Kandidaten drin, das ist NRW, die wirst du da gar nicht los. Nein, den neuesten Kaperbrief, der in Bochum gewesen ist, sondern nicht NRW. Ach so. Ja, sind jetzt noch oder 11 Tage. Oder meintest du den Kompass? Der Kompass war im Bochum noch nicht raus. Okay. Also es sind jetzt noch 11 Tage. Das muss zügig gehen. Also im Prinzip müsste dann morgen oder übermorgen schon die Verteilung losgehen und allerspätestens Anfang nächster Woche müssten die Leute dann halt sich vor die Bahnhöfe stellen. Keine Chance, deutsch gesagt. Ich bin, wie es aussieht, am Samstag in Osnabrück, beziehungsweise dann von dort aus vielleicht dort in der Gegend. Aber ich sehe das auch nicht. Ja, jetzt nicht zwingend unbedingt selbst machen. Ich meine jetzt mitzuorganisieren, dass da ein paar NRWler nächste Woche noch mal ein bisschen rotieren. Also ich denke, der Aufruf wird auf jeden Fall was bringen, weil es sind wirklich eine Menge NRW-Leute in den letzten 2 Wochen rübergefahren und haben Dinge gemacht. Und ich habe das jetzt, also alleine das, was ich mitgekriegt habe, sind mindestens 15 Piraten, die drüben waren. Und von daher funktioniert das schon, dass die Leute, die irgendwo Zeit haben, die machen sich auf den Weg und tun was. Also ich war letztes Wochenende mit dem Udo Vetter in Hannover, da waren der Nico Kern, der Grumpy, diverse Leute aus Berlin und die hatten alle noch recht viel Material. Wir haben die auch noch gefragt, ob wir denen irgendwas besorgen sollen oder irgendwas noch klar machen sollen, aber sie meinten erstmal, sie kommen klar, aber sie wissen das Angebot zu schätzen und melden sich. Okay, dann... Also Hannover ist ja auch die Zentrale, da haben die das meiste Material. Und das Problem, was die eigentlich haben, ist, dass sie von Hannover aus eigentlich sehr viel in Hannover selber und im direkten Umfeld machen. Und alles, was halt so an Landkreisen ein bisschen weiter entfernt ist, ist dann problematisch. Habe ich gestern auch hier im Mumble nochmal gehört, dass eben dieser Feuerzaubertyp hat das erzählt, dass eben auch Plakate dann noch tonnenweise liegen und dass sie die da eben einfach nicht an die Bäume und an die Dinger kriegen. Ne? Wie bitte? Da liegen noch Plakate? Ja, lass uns jetzt nicht den Wahlkampf zerreden. Lass uns lieber schnell und gezielt überlegen, wie wir da helfen können. Also ich mache einen Vorschlag. Ich werde morgen mal mit Essi telefonieren. Die sitzt im Vorstand und kommt aus Osnabrück. Werde nach einem Kontakt oder Ansprechpartner wegen des Materials nachfragen und wenn das einigermaßen sinnvoll erscheint, werde ich nochmal einen Aufruf auf der NRW- bzw. NRW-Infoliste machen, beziehungsweise über Twitter nochmal verteilen. Da gibt es ja auch das Reisebüro als Anlaufstelle, als grundsätzliche. Es geht echt nur darum, das sind jetzt wie gesagt 11 Tage, da kannst du eh nicht mehr viel Organisatorisches machen, dass Leute sagen, ich habe keine Ahnung, am Samstag Zeit oder nächste Woche Samstag oder am Mittwoch oder wann auch immer, ich kann fahren bis... keine Ahnung, Kloppenburg oder nur nach Osnabrück oder nach Göttingen oder sonst wohin und verteile da, was auch immer mir jetzt in die Hand gedrückt wird. Ja, das war das, was ich meinte. Da machen wir ÖA im Inneren und rufen alle auf, helft den Leuten in Niedersachsen. Sowas in der Art. Wer okay. Gut, so, dann steht da schon, Anke Domscheit-Berg wird wahrscheinlich noch aus der Rück kommen. Das war auch eine Sache, die mich ein bisschen geärgert hatte, weil wir das irgendwie fast verschlammt hätten. Aber das wird jetzt, so wie ich das verstanden habe, auf der Mailingliste, war gar kein Veranstaltungstermin in irgendwelchen Räumlichkeiten sein, sondern die wird möglicherweise irgendwie an einem Infostand oder so stehen am kommenden Samstag. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Ich hatte gedacht, sie machen da irgendwas mit irgendwie schnell noch einen Saal mieten, Presseankündigungen in Osnabrück, weil ich bin sicher, das kriegst du dann auch noch in die Zeitung mit dem Namen. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Das ist jetzt auch nur eine Sache, als mehr als Info, wen es interessiert. Also wer da jetzt sagt, ich will mir das auch mal anhören. Und dann die Geschichte, das ist übrigens kaum einem aufgefallen, auch beim Bund-Länder-Pressetreffen festgestellt, 12. und 13. Januar in der PM des Bundes stand Februar, ganz oben fett drin. Da ist in Hannover Stadtsitzung und anschließend wird eine ÖPNV-Aktion gemacht. Also jetzt am kommenden Samstag. Das war ein totaler Kampf. Ich glaube, das ist umgekehrt. Echt? Ja, ich glaube, die Aktion startet um 11 und die Vorstandssitzung ist um 14 Uhr. Kann auch. Also übertragen. Aber das Entscheidende ist, dass es diesen Monat ist und nicht wie in der PM oben im Kopf angekündigt im Februar. Ich habe heute durch Zufall erfahren, dass die Fraktion da ein Pad auf hatte. Das habe ich dann geentert und den Pad-Link dann direkt der Susanne Flegels weitergeschickt und dem Till, damit die dann direkt gucken, wie sie die MDLs aus NRW abgreifen können für die Aktion. Und dabei ist dann halt dieser Termin mit Simone Brandt und Oliver Bayer entstanden. Cool wäre natürlich gewesen, wenn so in den 4-5 größten Städten zeitgleich hätte hingekriegt. Also nicht die Vorstandssitzung, aber diese ÖPNV-Aktion. Aber gut, jetzt ist es zumindest in Hannover. Na, damit sind die, glaube ich, überfordert. Naja, Werbung genug dafür haben sie gemacht. Ja, ich habe, wann war das, Sonntag, glaube ich, die letzten Infos gekriegt, um diesen Flyer dafür zu produzieren, der dann wohl in Druck gegangen ist noch. Ich hoffe, dass der jetzt fertig ist. Ja, wurscht, da findet was statt und Aufruf aus NRW für alle, hinfahren, mitmachen. Allen Kanälen. Pack, ich habe da mal eine Frage. Es gibt diese Wiki-Seite, da stehst du drin und der Bernd, ich habe mich da auch eingetragen, von wegen wir fahren dahin und wir haben noch Plätze frei. Diese Wiki-Seite, kennt die jemand? Irgendjemand? Irgendein Schwein? Also ich bewerbe die immer, wenn man mich fragt, wie kommst du da hin und so, dann sage ich, guck da drauf. Der Bernd auch, ist jetzt heute da. Na, vielleicht kann man die nochmal als NRW-Mitfahrzentrale bewerben. Ja, guck dir jemand. So, haben wir sonst noch was zur Bahn NDS? Dann ganz schnell die Tickets. Es gibt ein Ticket, da wird aufgerufen, eine Verfassungsbeschwerde von Medi e.V. zu unterstützen. Wen das interessiert, ich paste mal eben kurz den Text von dem Ticket in den Chat. Ich habe mir das allerdings noch nicht durchgelesen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie seriös das ist. Und ich habe irgendwie auch das Gefühl, da müsste dann möglicherweise das als NRW-Landesverband offiziell unterstützen, auch der Vorstand irgendwas beschließen. Kannst du uns das für morgen weiterreichen oder reinreichen? Bitte? Kannst du uns das für morgen reinreichen noch? Ja, mache ich. Direkt in Sitzkommission am besten. So, dann die monatlichen Vorschläge von, also wer da an den Webinaren teilnehmen will. Und dann nochmal im Ticket, halt die Pressekonferenz Piratenbus, beziehungsweise die ÖPNV-Geschichte, die wir jetzt eigentlich eben schon besprochen haben. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Vorbereitung AV Pampa. Ich habe da mit dem Andreas Riebe gestern gesprochen oder vorgestern, der wollte vielleicht noch reinkommen, aber gegebenenfalls älter, hat aber auch jetzt nichts mehr, was er persönlich unbedingt heute fragen muss. Ich habe ein paar Fragen daraus mitgenommen aus dem Gespräch. Hast du noch mal einen Link zu unserem Pad, wo wir so die Eckpunkte immer aufgeschrieben haben? Oh, zu der AV hatten wir da schon ein eigenes. Ich weiß nicht, ob wir ein Pad oder eine Wiki-Seite hatten. Ich habe das heute Morgen kurz gesucht, aber auch nicht gefunden. Mhm. Oder habe ich das mal irgendwann der AG-Event übergeben? Nö. Nein. Nein, ich habe noch eine Frage, aber später. Also wir hatten mal eine Kliste, soweit ich weiß. Beziehungsweise ja, ich. So eine Learnings, ja, so eine beim nächsten Mal beachten. Okay, dann fangen wir oben Pressemappe. Tobias hat schon ein bisschen was geschrieben, auch auf der Mailingliste dazu. Das war eigentlich auch alles das, was ich mir im Kopf schon so ausgedacht hatte, beziehungsweise kurz mit Fitzmann hatte. Wir brauchen ein Grußwort. Und da vom Vorstand ja der ein oder andere kandidiert, war mein Vorschlag, das genauso zu handeln wie letztes Jahr, dass das Grußwort jemand schreibt, der nicht involviert ist in die Wahl selbst oder in die Aufstellungsversammlung. Da bleiben dann in dem Moment Chrissy und der Ralf. Ich habe auch mit Chrissy und Ralf schon gesprochen, also die würden die Eröffnungsrede machen. Also ich eröffne nur kurz und ergebe dann sofort. Grußwort für die Pressemappe oder was? Ja. Okay, da hatte ich jetzt nicht drauf angesprochen. Das kann da nicht. Werden die einfach zu verhaftet. Ja, genau. Fände ich auch schick, wenn da ein Mädel und ein Junge runterlächeln, ein paar nette Worte finden. Ich meine, da muss man sich jetzt nicht irgendwie total Neues aus den Fingern saugen. Aber so ein bisschen was schon so, ne? Ist jetzt wegweisend. Erste Mal treten wir mit Erfolgschancen bei der Bundestagswahl an und so weiter und so fort. Also mit echten Erfolgschancen. Autsch. Dann brauchen wir wieder unser Glossar. Also, ich weiß nicht, sollen wir mal eben eine alte Pressemappe aufmachen von damals? Hat die irgendjemand im Wiki-Licht? Weil ich habe die nur in der Dropbox. Ich habe letztens eine wiedergefunden, aber die ist nicht im Wiki, die ist hier lokal auf einer von meinen Festplatten. Und ich bin mir nicht sicher, welche Korrekturstufe das ist. Ja, es geht ja erstmal nur um Aufteilung. Sonst, ich habe jetzt hier eine, also wie gesagt, die ist auch in der Dropbox. Seite 2 Grußwort, haben wir erledigt. Seite 3 Inhaltsverzeichnis ergibt sich. Tagesordnung ist im Prinzip auch schon erledigt. Dann hatten wir eine Seite, wo wir den Vorstand bzw. den ersten, zweiten und den politischen Geschäftsführer vorgestellt haben. Würde ich rauslassen diesmal oder wollen wir die drin lassen? Da der ja Silber kandidiert, bin ich mir nicht sicher. Wir haben gar keinen politischen Geschäftsführer, nur einen kommissarischen, oder? Dafür zwei stellvertretende Vorsitzende. Wenn ja kurz das Hammer geht, nochmal umreißen. Das ist ja jetzt, der Fall. Ich lese einfach hier die Pressemappe von letzten Jahr Münster vor. Ja gut, aber in Münster hat Michelle auch kandidiert. Ich darfst du mal zum Ja, gehen. Okay, auch. Also ich fände das, ich überlege jetzt gerade, weil da steht eigentlich nicht viel drin, außer jetzt so ein paar biografische Infos von jedem. Das ist sind drei Leute auf einer Seite, da kann euch keiner vorwerfen, ihr würdet damit unzulässige Werbung machen. Davon ab können wir alles uns sowieso nicht wählen, oder? Stimmt, die Pressemappe ja. Kriegt eh keinen Normalpirat bis Sonntagabend und dann ist eh die Sache gelaufen. Also ich finde, die sollten schon rein, denn das ist nun mal so. Ja, dann machen wir das. dann war eine Seite Infos über die Kandidaten, wobei da keine Namen genannt wurden, sondern nur, wie wir das im Prinzip organisieren mit Links auf die entsprechenden Webseiten. Genau, da habe ich jetzt auch, das war Seite 5. Sollen wir das da Bewerber nennen? Weil Kandidaten hat immer schon sowas von, dass die auf der Liste seien. Ja, also inhaltlich können wir, mir geht es jetzt nur darum, dass wir die Presse mal vollkriegen. Wie viele Seiten haben wir insgesamt? Nur zwischen das muss durch 4 teilbar sein. Ja, gut, die Fragestellung. Weil das stimmt gar nicht, weil wir haben eine lose Blattsammlung letztes in der gehabt und das waren 18 Seiten insgesamt. Ja, okay, mach weiter. So, dann hatten wir Geschichte und bisherige Wahlergebnisse. Dann hatten wir eine Seite Kommunikation bei den Piraten. Also ich sage jetzt mal, die kann rein, muss aber nicht. Soll in die Pressemappe eventuell auch irgendwo mal Programm mit rein? Eventuell? Nein. Gut, zurückgezogen. Ich fände es sehr hübsch, wenn wir der Presse erklären, warum wir das Ganze AV Pampa nennen. Ja, das ist, das muss auf jeden Fall, also entweder als Grußwort oder in einen eigenen Artikel, das stimmt. Dazu schreibe ich einen Artikel. Ja, Radbert, bitte. Vielleicht sogar, warum die LV-Blume auch noch mit der Liste ist. Ja, genau. Schreibt jetzt gerade irgendwer noch Protokoll mit? Weil da tut sich gerade... Das scheint alles schon so. Wenn ich wüsste, welche Zeile könnte ich helfen. Wo ist ein Harald? Ja, ich lese jetzt erstmal nur vor, wie die Aufteilung jetzt zurzeit ist. Und wir müssen ja im Prinzip nur uns einigermaßen grob drauf einigen, weil ich glaube, wir müssen das jetzt nicht irgendwie bis auf diesen Satz schon bestimmen. Das ergibt sich eh so, denke ich mal, aus der Arbeit heraus auch so. Dann hatten wir eine Seite parteinahe Organisation, das können wir so stehen lassen, die können wir 1:1 übernehmen, denke ich. Also UPs, Piraten ohne Grenzen, Hochschulgruppen, Atompiraten, Musikpiraten und so weiter. Dann hatten wir unser Glossar, das müssen wir möglicherweise ein bisschen umschreiben, damit da nicht jedes Mal das Gleiche drinsteht. Das Glossar war immer ganz gut, deshalb, weil da konnte man füllen. Das heißt, wenn man also irgendwie noch ein bisschen Platz hatte beim Setzen, dann konnte man da noch das ein oder andere mit reinbringen in das Glossar. Dann die Ansprechpartner, Landespressestelle und je nach Platzbedarf Pressemeldungen oder Mitteilungen. Und das war's. Kurze Zwischenfrage, weil ich schreibe gerade die Mail an Chrissy und Ralf. An wen sollen die sich wenden wegen der Biografieangaben? Ich sag mal an mich jetzt. Also ich mache das mit der Pressemappe dann diesmal, wenn die anderen sich um die technische Orga kümmern. Biografieangaben gibt es auch in einem Pad bei uns für die Webseite. Das war damals noch nicht vollständig und wir haben es einfach nicht geschafft, daraus die Webseite zu updaten. Vielleicht kann man das dann auch verbinden damit und offene Profilfragen dann nach da mal reingucken und dann die Leute nochmal anschreiben. Also ich sage jetzt mal grob, wir haben ungefähr 16 Seiten. Also wie ich gerade gesehen habe, können wir ja auch wieder 18 nehmen. Und dann gehe ich jetzt nochmal eben einmal kurz durch, was neu geschrieben werden müsste, komplett neu. Das wäre das Grußwort. Da haben wir 2 für. Das wäre die Biografien. Das schreibt jeder für sich selbst und wird nur noch lektoriert. Vorgabe kriegt ihr dann, also wie viele Wörter oder Zeichen das sein dürfen ungefähr. Kandidaten bzw. Bewerber, das müsste möglicherweise neu geschrieben werden, weil wir haben jetzt so Sachen wie Portal und Grillveranstaltungen, die vorher schon waren etc. Geschichte der Piratenteil muss im Prinzip nur etwas erweitert werden. Wahlergebnisse sollen auf jeden Fall rein. Da würde ich aber die kommunalen Sachen rausnehmen, wenn ihr da nichts gegen habt, weil hier sind jetzt nochmal alle Lokalparlamente auch aufgeführt. Und das sind ja jetzt ein paar mehr und es sind ja auch einige durch Überläufer in Anführungszeichen entstanden. Hat da einer was gegen oder soll das drin bleiben? So, was machen wir mit dieser Seite Kommunikation bei den Piraten? Also da ist aufgeführt Wiki, Liquid Feedback, aber das ist eigentlich ohne besonders viel Info. Wir könnten es ergänzen um die neuen Tools, wie zum Beispiel Wiki Argument. Kann das nicht mit ins Glossar auch? Da ein bisschen kürzer? Nee, das ist mit Bild von Liquid Feedback beispielsweise schon etwas ausführlicher als Glossar. Also ich würde es gerne ganz rausschmeißen und wirklich nur aufnehmen, wenn wir noch eine Seite komplett füllen müssen. Auch gut. Jetzt mal unter uns. Ich glaube nicht, dass wir da extrem viele Medienvertreter haben werden, in meiner Zahl. Also nicht, weil das weit weg ist, aber bis jetzt haben sich bei mir 2 oder 3 gemeldet erst. Also ich denke mal, es werden 20, vielleicht 25 sein, wenn es hochkommt. Hast du denen nicht gesprochen, was das für eine Games wird? Ja, ich denke mal, in der Woche davor werden sich noch ein paar melden, aber es wird nicht so sein wie in Münster. Also das vergesst. Wie wäre es, wenn wir die anderen Kommunikationsmittel, die wir haben, also Kompass und Co., einfach da mal schreiben, dass man da Link zu bekommt? Beziehungsweise Absatz zu irgendwie Flaschenpost, Kompass, Kaperbrief, das wäre nicht schlecht. Ja, okay. Dann Flaschenpost, Krähen, bitte. Genau. Flaschenpost, Krähennest, Kompass, Kaperbrief, wer macht's? Ja, immer das Schwein, das quiekt. Gut, dann trag deinen Namen ein. Parteiner Organisation können wir stehen lassen. Und hier diesen Frankfurter Kranz nehmen wir nicht mit auf. Glossar kümmere ich mich drum. Ansprechpartner Landespressestelle kümmern wir uns drum. Pressemeldungen kümmere ich mich drum. Da suche ich einfach so von den letzten 5 die interessanten raus. Doch schon. Ja, ich möchte mich aus bestimmten Gründen da raushalten, weil ich Zeit so im Moment nicht habe. So. Wo raushalten? Ja, ich werde die Redaktion der Piraten, dieses Verschiedenes, nicht machen können. Es sind ungefähr noch 10 andere, die das auch nicht können. Und das brauchst du nicht zu sagen. Du sagst was, wenn du was tust. Und wenn du was nicht tust, dann sagst du es einfach nicht. Ja, wohl, Harald. Jetzt sind hier ja zum Teil sehr alte Bilder drin. Haben wir da bessere und neuere? Oder könnte das vielleicht der Unterstrich selber machen? Müssen wir Tobi fragen. Ich telefoniere mit dem mal diese Woche noch. Wir sollten uns auf jeden Fall eine Deadline setzen für die Texte. Und mein Vorschlag wäre nächste Woche Mittwoch. Also Tobias braucht aus Erfahrung heraus die Texte am Wochenende vor der AV. Komplett. Ja, das ist natürlich immer schön, wenn wir ein bisschen mehr Vorlauf haben, ne? Auch wegen der Korrekturstufe. Deswegen sage ich ja Mittwoch, dass wir Mittwoch unsere Texte zusammen haben einigermaßen. Das ist gut. Also Lektorieren und Korrekturlesen und sowas mache ich gerne wieder mit, wie beim letzten Mal. Mittwoch wie viel? Ja, wäre es ja fast besser, wenn wir die schon zur Sitzung am Dienstagabend eigentlich hätten, ne? Zum drüber gucken. Fast, ja. Ja, machen wir Dienstag. Dienstag sage. Dienstag vor der ÖA-Sitzung. Möglichst mit einer Spanne nochmal kurz eben drüber lesen kann. Also aller spätestens so bis 7. Okay, wo sammeln wir die? Wiki oder Pad? Pad, würde ich sagen. Das ist einfacher, wenn man dann Korrekturen einbringen muss. Müssen wir mehrere Pads für aufmachen, ne? Das ist besser. Wollt ihr die durchnummerieren? Mach ich nachlass. Ich habe eine lange Nacht vor heute sowieso, weil ich noch ein paar andere Sachen erledigen muss, privater Natur. Gut, nächste Frage. Wollen wir noch eine Mitteilung herausschicken, aktualisiert mit der Anzahl unserer Bewerber etc.? Also der aktuellen Anzahl unserer Bewerber. Die könnten wir dann frühestens am Donnerstag schicken, wenn das Portal dicht gemacht wird, gell? Oder wie ist das? Nein, die circa Anzahl reicht. Also wenn wir das am Dienstag in 2 Wochen machen vor der AV Pampa, dann ist das 2 Tage vor Schließung des Portals, da wird es keinen Sturm mehr sicher. Also ich hatte bei der PM auch eher dran gedacht, die am Montag nach den Landtagswahlen zu verschicken. Ein bisschen auch abhängig davon, wie das war in Niedersachsen. Ja, das ist natürlich auch gut, ja. So, alles Weitere müsst ihr euch jetzt mal prügeln. Da habe ich nicht viel in der Vergangenheit technisch mit zu tun gehabt. Also Vorbereitung vor Ort etc. Ich weiß nicht, vielleicht macht Uwe das jetzt mal eben. Ja, es gibt ja einen Plan dazu und wenn man im Prinzip in diesen Hallenbereich reinkommt, gibt es vorne rechts einen größeren Raum. Ich erinnere mich an sowas so 70, 80 Quadratmeter, der für die Presse angedacht ist. Darin sah es so aus, als könnte man da einen vorderen Bereich abtrennen. Dem ist wohl nicht so. Das heißt, wir müssen quasi die Akkreditierung an einem Tisch direkt quasi im Eingang von diesem Raum machen. Oder uns eigene Abtrennwände nochmal besorgen dafür. Da habe ich aber gesagt, da kenne ich keinen, der solche hat. Ich glaube, wir haben da auch keine. Ich denke aber auch nicht, dass wir das brauchen, weil ich habe ja jetzt auf dem BPT zum Beispiel gesehen, dass dort auch die Akkreditierung direkt quasi hinter der Tür war von dem Eingang zu dem Raum und sehe das eigentlich nicht als kritisch an. Oder was sagst du dazu? Ne, sehe ich auch als kein Problem an. Okay, dann Materialien hat, soweit ich das weiß, eigentlich alles der Mainman auf dem Schirm. Ich hatte ihm nochmal was geschickt zu Badges. Ich werde mit ihm da spätestens morgen aber nochmal drüber sprechen. Also Badges, die ausgedruckten Dinger mit Namen drauf, soweit wir Namen haben, die werde ich machen, beziehungsweise so vorbereiten, dass die die vor Ort machen können, gegebenenfalls mit eintragen in ein PDF und falls das nicht hinhaut, dann werde ich sie selber setzen. Die Lanyards und Hüllen müsste da eigentlich jemand aus dem LV besorgen. Da ist er aber im Kontakt auch mit Leuten, die das machen wollten. Sonstiges Material habe ich jetzt hier nichts groß, was quasi von uns kommen müsste. Vielleicht für das Presse-WLAN Zettelchen, wo das Passwort draufsteht, das würde ich nicht in die Pressemappe drucken. Er hatte mich dann weiterhin angesprochen auf Schlafplätze für die Orga. Ich würde vorschlagen, wir machen ein Pad auf für die Betreuung dort vor Ort. Das mache ich dann gerne hier irgendwo drin. Oder wir schreiben jetzt schon mal rein, wer weiß, wann er da ist und dort auch mithelfen kann. Jetzt ist es ja so, Achim kandidiert dort und ich kandidiere dort auch. Ich weiß nicht, ob da noch aus der ÖA andere Leute auch mit dabei sind, die dort auch vor Ort kandidieren. Ich denke mal, da kann es natürlich sein, dass dann der eine oder andere von uns auch mal kurzfristig raus ist. Also zumindest, um quasi sich selber dann vorzustellen, vielleicht dann am nächsten Tag irgendwo, um nochmal gegrillt zu werden. Weiß wer schon, genau, Paki auch, wer wann wo da ist vor Ort auf der Veranstaltung? Also ich fahre Freitag schon hin. Ja, ich bin auch Freitag da und ihr dürft durchaus mitarbeiten und ihr dürft trotzdem kandidieren und das fangen wir ab, bin ich mir ziemlich sicher. Also machen wir jetzt hier heute noch keine Liste von wegen wann wer ist. Ich mache ein Pad dazu auf und schicke das rum. Ja. Aber ich habe das so verstanden, dass der Andreas Friebe, sprich meiner Zagen, sehr schnell wissen möchte, wer ist Orga und wer möchte diese Schlafplätze im Orga-Haus in Anspruch nehmen ab Freitag. Genau, das habe ich auch eben noch draufgepackt. Kann ich auch direkt von mir aus hier nochmal vorziehen von der Zeile unten. Ich habe von mir aus würde ich ihm da auch morgen Bescheid sagen. Ich weiß nicht, wie die anderen es geplant haben. Paki, hast du schon dort was gebucht? Ich habe zwei Zimmer in der Jugendherberge reserviert, weil ich wusste nicht, dass es da irgendwie Schlafplätze für Orga gibt. Also insofern habe ich mich da abgesichert. Also ich komme erst Samstagmorgen, aber ich würde natürlich, habe auch erst gerade davon erfahren, würde natürlich einen solchen Schlafplatz gern in Anspruch nehmen, wenn das möglich ist. Ja, ja. Ich habe mir angeguckt. Den kriegst du aber nur, wenn du Freitag mit aufbaust. Ja, das kriege ich nicht hin. Und ja, dann Jugendherberge. Leute okay. Zusammenkommen. Das ist nicht in der Jugendherberge, ne? Diese Plätze wären in dem Gästehaus vom Skiverband. Richtig, und das ist explizit für Leute, die halt eben am Freitag schon anreisen und mit aufbauen. Dann, so habe ich es verstanden. Also, so wichtig ist das nicht, das war jetzt ein bisschen auch Bequemlichkeit, dann bräuchte ich mich da nicht mehr drum kümmern. Okay, ich möchte jetzt trotzdem gerade fragen, welche Zeile bist du gerade, wo steht der Link? 82. Wenn ich es aber richtig in Erinnerung habe, dann gab es von diesen Plätzen relativ viele und die waren auch nicht, also das wäre völlig in Ordnung, wenn der Achim da auch einen kriegt oder nicht. Ja, denke ich natürlich. Auch. Zumal, ich glaube, wenn das jetzt nicht genug wären, dann würde er das auch wieder absagen. Insofern lieber einen zu viel jetzt dafür haben, als dass dann hinterher keiner einen hat. Also jetzt nochmal, welche Teile? Ich glaube 82, Orga-Schlafplätze. Ihr habt mich verarscht. Ich wollte den Link, weil ich mich eintragen wollte. Der Pet-Link ist immer im C oben drin, Wally. Ich wollte den Link für die Schlafplätze. Nein, das wird jetzt hier in das Pet eingetragen, in Zeile 83. Das Pet gibt's noch nicht. Danke, ich nerv euch, danke. Ich habe nur eine Bitte wegen der Akkreditierung oder eine Frage. Ist das möglich, dass einer von euch auf die Schnelle so ein Eingabeformular in Excel hackt? Und zwar so, dass die Leute sich selbst eintragen können, ohne dass sie die bereits Eingetragenen sehen. Hintergrund, man könnte nämlich dann unsere Kontaktinformationen etwas aktualisieren und die Leute bei der Eingabe des Formulars gleich fragen, ob sie, wenn sie nicht schon im Verteiler sind, in unseren Verteiler möchten. Ja, soll das nicht eh jemand aufnehmen, eher für die Leute? Weil selber eintragen hat man eigentlich noch gar nicht, ne? Oder Ich meine, wenn es jemand anders einträgt, geht auch. Ich meine, man kann das ja auch irgendwie improvisieren, aber Sticker wäre schon irgendwie keine Ahnung, bei Excel, was gibt es da im Moment? VB-Skript, glaube ich, in OpenOffice. Ja, da müsste natürlich dann aber auch ein Rechner da stehen, der irgendwo an einem Platz steht, wo tatsächlich dann jemand selber sich da eintragen kann. Jetzt haben die ja meistens hier ihre Taschen in der Hand und alles und so. Also ich weiß nicht, ob das praktikabel ist, dass sich da jemand selber einträgt. Andererseits, ja. Also man kann es ja auch aufnehmen, also dass man sagt, wir tragen sie ein. Mir geht es eigentlich nur um das Ziel, dass die Leute, die kommen und noch nicht im Presseverteiler sind, einmal gefragt werden, möchten sie in unseren Presseverteiler? Und wenn die dann ja sagen, dass man in lesbarer Form dann zum Beispiel die E-Mail-Adresse hat. Kann nicht einer so einen einfachen Fotoabknipp-Scanner mitbringen für die Visitenkarten? Ja, mal zurück. Also erstmal 100% dafür bezüglich der Aufnahme der Pressevertreter. Aber das mit dem Foto und Visitenkarten, das habe ich nicht verstanden. Es ist eigentlich auch praktikabel. Da geht es nämlich auch wieder nur um das Ziel. Das Ziel ist, dass man in lesbarer Form Telefonnummer und E-Mail-Adresse hat. Mir ist das halt in der Vergangenheit ein paar Mal aufgefallen, wenn ich die Listen durchgegangen bin, bei den handschriftlichen Einträgen, da konnte man dann wirklich nicht unbedingt alles entziffern. Gibt es eine Scanner-App für Android, die die ganze Visitenkarte einscannt? Ja, dann so. Also ist völlig okay. Nee, ist nicht okay. Warum nicht? Weil du willst dann scannen und aufnehmen und machen und tun und genau das, was Piratenpartei eigentlich nicht will. Nein, wir fragen ja vorher. Es geht darum, dass vorher gefragt wird, möchten Sie in unseren Presseheiler? Und wenn er dann sagt, ja, dass man dann sagt, okay, haben Sie eine Visitenkarte, ich nehme die mal eben auf oder können Sie sich hier bitte leserlich eintragen. Mir geht es nur darum, dass die Leute, die sagen, ich will in den Verteiler, das dann auch schaffen und nicht aufgrund ihrer eigenen Sauklaue wir dann vor eine unüberwindbare Hürde gestellt werden. Okay, dann ist das alles okay. Wenn vorher gefragt wird, alles klar. Also da ein System, dass man es direkt eingibt, entweder einer, der an der Akkreditierung sitzt oder die Leute selber, denke ich, kriegen wir hin. Ja, oder ihr nehmt es jetzt einfach so auf, wie ich es gesagt habe, also die Leute, die am Akkreditierungstisch sitzen, wissen, worum es geht und haken da dann einfach dann nochmal nach. Ich meine, so geht es dann ja auch. Ich hatte jetzt halt nur daran gedacht, dass man das einmal standardisiert macht, aber das muss ja nicht zwingend sein, weil das ja zu viel Arbeit wird. Vielleicht können wir ja sogar im Vorfeld mal unsere Liste rauslassen aus dem Verwaltungstool und das dann direkt vor Ort sogar abgleichen im Zweifelsfall. Ja, das ist sogar noch eine cleverere Idee. Frag den Carsten mal, ob das geht. Dann bin ich, glaube ich, eben gesprungen. Nach dem Orga-Schlafplätze-Thema gab es Fragen aus der Technik hier, auch gerade im Pad. Gestern kam kurz die Frage dem Netzwerk. Da hatte ich gebeten darum, dass wir zumindest ein WLAN haben für die Presseleute, das mindestens in dem Pressebereich, also in diesem Raum, verfügbar ist. Es gibt dann ja noch Interviewräume in Garderobenräumen. Die sind einmal quer durch die Halle. Da wird dann kein extra Presse-WLAN sein. Aber ich denke mal, das ist so für ein Gespräch oder Interview auch nicht notwendig. Das WLAN sollte möglichst offen sein, das heißt, die sollen auch auf ihre Seiten draufkommen. Ich denke mal, wenn in der Halle ein Netz ist, dann wird das an einigen Bereichen wahrscheinlich gesperrt sein. Also das heißt, man wird nicht auf alle Seiten draufkommen, keine Streams und so runterladen können. Weitere Frage aus der Technik, was ist mit Hallenbild, Stream? Da habe ich jetzt hintergeschrieben, bitte im Presseraum. Also ich hatte gehofft, dass wir im Presseraum einen großen Bildschirm beziehungsweise vielleicht einen Beamer haben, wo die Veranstaltung aus der Halle auch hinübertragen wird. Weißt du, ob man da was projizieren kann irgendwo? Ja, das ist eine gute Frage, das frage ich den Andreas. Ich gehe mal davon aus. Also ich meine, gerne mal einen Beamer dafür mit einplanen. Also am besten auch eine Leinwand, weil ich meine, die Wände waren dunkel in dem Raum. Aber ich meine, da hätte es auch Leinwände gegeben. Kann auch sein. Ich frage nochmal nach. Wollt ihr auch irgendwie Kabelnetzwerk haben? Ich gehe davon aus, erstmal ja. Ja, wäre gut. Ich weiß nicht, wie die Beschulung euch aussieht und das müsste ich dann mal zeitnah wissen. Ja genau, wie viele Plätze brauchen wir denn, Achim, in dem Pressebereich? Wie viel Platz? Ja, wie viele Tische? Ich sag mal... Also ich meine, da waren 7 Steckdosen auch direkt an der Wand, so in Abständen, dass man da jeweils einen Tisch hinstellen kann. Dann hätte man bei diesen Tischen, wenn man die einzeln stellt, wären das 14 Plätze. Wenn man 2 Tische hintereinander stellt, wären das 28 Plätze, die da so zu stellen sind. Stehen direkt hintereinander, dass man da irgendwie mit Kabel eins versorgen kann oder Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ja, also es ist sozusagen rechts an der Wand lang, ist so im Abstand von jeweils irgendwie 1,50 Meter ist jeweils eine Steckdose an der Wand. Und da sind 7 Stück hintereinander, habe ich mir aufgeschrieben. Und da könnte man jedes Mal einen Tisch hinstellen und hätte da eben dann auch sofort die Stromversorgung aus der Wand. Und die LAN-Kabel könnte man entsprechend eben auch an der Wand entlang legen und dann an die Tische entsprechend eben dann einen Verteiler dann jeweils hinlegen. Einzeltische, also eine Person pro Tisch oder was stellst du dir jetzt vor? Nein, es ist immer ein Tisch, der sozusagen mit der Schmalseite an der Wand steht, sodass von links und von rechts jemand dran sitzen kann. Und wenn du die Tische dann einen verlängerst, wären dann 2, 4 oder 6 Plätze an jeder dieser Tischpositionen. Okay, dann würde ich definitiv für die zweite Lösung plädieren. Vielleicht muss man ja dann auch nicht alle haben, aber ihr habt dann wirklich da 7 Doppeltische da stehen. Ja. Also müssen wir da 7-mal Kabel und 7-mal Switch da hinten stellen. Die Switch haben wir da gar nicht. Nee, also ich glaube, das reicht auch, wenn das vielleicht dann an 2 von den Tischen oder 3 von den Tischen ist und der Rest WLAN hat. Die meisten Leute haben sowieso WLAN. Wie gesagt, für WLAN-Stabilität können wir noch nicht garantieren. Das wird dann am Ende gemacht und es wird gehofft, dass es funktioniert, aber sprechen kann man es nicht. Es kann auch sein, dass es halt kein WLAN gibt, aber dann ist es halt so, so what? Aber wir geben uns auf jeden Fall Mühe, dass das realisiert werden kann. Das sehen wir einfach vor Ort und wie gesagt, der eine Raum, das ist, ich tippe mal, dass es klappt, aber das kommt ja auch sehr darauf an, was ihr quasi an Rohleitungen zur Verfügung habt, die dann nach draußen gehen, ne, wie ihr da was aufsplitten könnt oder so. Oder die Leute verzichten alle auf ihre Mobilgeräte, dann dürfte das mit dem WLAN auch funktionieren. Aber da frage ich mich auch, was die Leute wohl eher verzichten. Ja, ich glaube, das hatten wir eh schon bei den letzten Veranstaltungen eigentlich immer durchlaufen, dass Leute keine eigenen Hotspots aufmachen. Ich wollte nur gerade ganz kurz einwerfen. Lennart, ich brauche dich gleich nochmal nach der Sitzung. Was jetzt mit Presse Catering ist, da bin ich jetzt auch noch ein bisschen überfragt. Ich weiß nicht, gibt es denn wie die AG Schnittchen, die dort auch vor Ort was macht, ne? Ist vorgesehen, dass Babak das mit AG Schnittchen macht. Die normale Bewirtung läuft über den Caterer und der ÖA-Bereich läuft über AG Schnittchen. Also in der jetzigen Planung, genau, da hatten die nämlich 2 Bereiche, einen ÖA und einen Pressebereich, also sprich einer in Anführungsstrichen für uns, einer für die Presse. Das wird dann aber jetzt quasi dann einer werden. Ja. Vielleicht können wir für unsere, ich sag mal, Klamotten oder irgendwas vielleicht auch noch einen dieser Garderobenräume dann nehmen. Da müssen wir dann einfach an dem Freitag mal vor Ort gucken, wie das tatsächlich sich vor Ort darstellt. Worum ich noch gebeten hatte, ist, dass wir auf den Emporen, gibt's rechts und links, auch nochmal so Freiflächen, wo man vielleicht irgendwie Fotos machen kann, wo man vielleicht irgendwie noch eine Wand hinstellen kann oder sowas, um was abzutrennen. Für Interviews wird es da zu laut sein, aber vielleicht für die ein oder andere Fotosache, das sind so, ich glaube, 4x8 Meter Bereiche, die so ein bisschen durch auch eine Tür abgetrennt sind. Aber dann im Prinzip nach hinten ins Foyer quasi offen sind unterm Dach. Das wird man dann aber auch an dem Tag vor Ort sehen, wie da tatsächlich dann hinzukommen ist und ob man das extra nochmal für die Presse ausschildern kann. Ich habe eine simple Frage. Haben wir das Material dazu? Ja, nee, wir jetzt nicht, denke ich, aber ich weiß ja, dass dann quasi die Presseleute so eigene Stellwände nochmal oder sowas immer hatten, ne? Ich frage, ob wir eigene Stellwände und Material hinten drin reinstellen wollen oder ob wir das einfach so hinnehmen, dass es einfach eine weiße Wand ist. Ja, wie gesagt, ich kenne keine. Haben wir denn eigene Stellwände oder sowas als in Anführungsstrichen AGÖA oder als Landesverband? Scheint keiner von zu wissen. Die AG Events hat keine, so viel kann ich sagen. Ja, hätte ich auch antworten können. Der Bund, der welche haben, ich habe die Tobias mal mitgenommen und zwar von Neumünster. Also ich habe von der Begehung ein Foto bekommen von diesem ÖA-Raum. Und da sehe ich zwar nur die eine Seite, aber da sehe ich jetzt keine Leinwand. Gut, also Leinwand für dort hatte ich aber schon aufgeschrieben. Jetzt dann schreibe ich es hier auch nochmal rein. Der Mainman kommt in der Viertelstunde, 20 Minuten ungefähr rein. Der wird das nun wissen. So, mal eben kurz, ich bin weg. Fullerin, kickst du mich nachher, wenn es geht? Ja, okay. Ich danke, tschüss. Eine Leinwand ist in den Presseräumen definitiv nicht. Es geht nicht nur um Beamer und Leinwand. Es geht auch um Pressehintergrund und Ähnlichem. Ist da auch nicht vorhanden. Also wie gesagt, entweder die Presse hat selber mit oder wir hängen eine Fahne hin. Ja, das ist ja die Frage, ob wir quasi nochmal eine Situation herstellen. Vielleicht muss man da auch mit dem einen oder anderen mal sprechen, wie das tatsächlich bei denen war, als die gewählt wurden, wo dann Interviews stattfinden können. Und ich sag mal, vor welcher Situation das gemacht wurde. Ich weiß es nicht. Hatten wir denn in Münster in irgendeinem Bereich, ich sag mal, Piratenstellwände mit irgendwie Logos hinten drauf oder sowas? Nee, da sind die irgendwie vorne in den Eingangsbereich gegangen. Ja, das war sehr unterschiedlich. Ne? Auch in Dortmund gab es ja viele Interviews. Die wurden zum Teil dann mit Fotos gemacht an der Wand lang irgendwo, unten in so einem abgetrennten Bereich ein bisschen. Also der Unterstrich hatte auf jeden Fall in Bochum, in so einem Raum, wo er die Fotos gemacht hat, so eine Rückwand. Und die wird ja irgendwie zu besorgen sein dafür. Seid ihr schon bei den Fotos? Bei Fotos jetzt nicht direkt, aber indirekt halt haben wir irgendwelche Rückwände, die die Presse mitnutzen kann, auch auf der Veranstaltung. Ich hab nix. Uwe, diese Interviews, die werden doch aber in diesen Mini-Garderoben gemacht, oder? Ja, aber das heißt ja nicht, dass dort dann auch Fotos gemacht werden können. Das ist sehr unwahrscheinlich, denke ich mal. Ah, okay. Und das sind dann ja auch Live- oder Video-Interviews eigentlich. Dafür werden die Leute sich wahrscheinlich auch einen anderen Bereich dann suchen. Vielleicht, das ist halt die Frage, wie laut es oben auf diesen Nebenflächen ist. Also auf jeden Fall laut, weil das Foyer ist offen. Und wenn das Foyer offen ist, geht das die Lautstärke, die ganz normal im Saal ist, die kommt auch oben an. Ja, jetzt ist es aber so, ich habe ja zum Beispiel in Dortmund gesehen, die machen ja auch Interviews eiskalt wirklich mitten innerhalb vom Saal, während da laut gesprochen wird. Insofern lauter als dort kann es da oben auch nicht sein, meiner Meinung nach. Nee, es ist eher leiser, weil natürlich, du hast 3 Brechungen in dem Schall drin, also ist der Schall dann nur noch 60% ungefähr. Genau, und wenn man da jetzt zum Beispiel sogar noch eine Wand oder sowas vorstellt, die das noch so ein bisschen weghält, vielleicht ist es dann da sogar möglich, dann auch ein Video-Interview oder sowas zu führen. Aber das muss man wirklich dann nochmal vor Ort sehen, wie praktikabel das ist, wer da auch überhaupt kommt an Presse, sich überhaupt angemeldet hat. Denn diese Bereiche, da ist es, also die sind eh im Moment frei und da kann man, glaube ich, Nein, also dann auch hin. Wir reden aneinander vorbei. Meine Frage jetzt definitiv ist, haben wir sowas wie eine Rückwand? So wie ich rausgehört habe, nein. Also ich habe eben gesagt, der Unterstrich hatte eine Rückwand, die er in Dortmund, in Bochum hatte. Und ich werde mit ihm sprechen, wo die her war, dass wir die besorgen, dass die uns entweder zugeschickt wird oder wo immer die ist, das finde ich raus. Das nehme ich auf meine Kappe jetzt. Gut, okay. Jetzt sagt nicht, ihr habt euch die ganze Zeit über die Rückwand unterhalten. Nein, das war jetzt nur 2 Sätze und der Balli hat jetzt nochmal nachgefragt. Also es war definitiv nur 1 Minute eben. Okay, wenn es noch nicht angesprochen wurde, das kläre ich aber auch mit dem Unterstrich noch ab, telefonisch. Wir müssen auf jeden Fall für Sonntagabend Fotos der Kandidaten beziehungsweise ein Mini-Porträt organisieren. Also ähnlich wie wir das in Münster gemacht haben, Minimum für die ersten 10. Und dann im Laufe der nächsten 2, 3, 4 Wochen für die weiteren Kandidaten, je nachdem, wie lang unsere Liste wird. Macht der Unterstrich denn da Fotos? Ja, das ist ja das, was wir organisieren müssen halt. Er hat das in Münster gemacht, am Sonntagnachmittag. Das hat auch ganz gut geklappt für die ersten 20. Danach wurde es etwas schwieriger. Hier, denke ich mal, reichen die ersten 10 zunächst mal aus und die anderen müssten dann halt von sich aus auch wollen. Also in Münster war das Problem einfach der Kandidaten, dass da irgendwie abends ich weiß gar nicht, 10:50 oder so Sonntagabend, stand der letzte Kandidat ja erst fest. Wenn der Tobias es nicht macht, wir haben am Nachbarstammtisch in Gummersbach einen Fotografen, dann könnte ich den fragen. Ich muss es aber wissen. Ja, müssen wir, also ich glaube, es ist spätestens nächste Woche Dienstag. Mir geht es jetzt wirklich in der Hauptsache darum, dass so am Montag dann halt, wenn Mediennachfragen kommen sollten, wir sofort sagen können, ja, das ist Mr. X und der ist dann geboren und hier ist ein druckfähiges Foto. Der Tobias kandidiert auch selber, ne? Das ist schon. Jo, macht ja nichts. Da wird sein Foto halt scheiße. Also das mache ich dann. Weitwinkel sich dann aus einem halben Meter am langen Arm ins Gesicht, das Ding, oder was? Das mache ich dann, das Foto. Ich schwenke das Jod. Das soll nicht das Problem sein. Fotografieren kann ich jetzt notfalls auch. Na, ich spreche das jetzt nur deshalb an. Also ich habe mir für den Sonntagabend danach Zeit genommen noch. Also ich muss nicht irgendwie unbedingt um 6 Uhr nach Hause fahren. Aber dass das geregelt ist und dass wir, also je nachdem, wie lange die Veranstaltung geht, da zumindest noch die Grundlagen verschaffen, dass wir am Montag auf die Webseite stellen können zum Beispiel. Also ich komme ja auch so in Nachbarschaft. Ich bleib auch so lange da, bis wir zu allen was geschrieben haben. Das ist nicht das Problem. Gut. Was ist sonst mit Deko? Das ist jetzt nicht wirklich ÖA. Ja, vielleicht für unseren Presseraum zumindest, ob wir da irgendwie... Jetzt hör auf, wir machen, das ist eine Ausstellungsversammlung und kein Wohlfühl-Event. Ja, ich dachte natürlich an Poster, vielleicht noch aus Niedersachsen was oder so, aber das ist natürlich dann auch schon vorbei. Okay. Ich dachte noch an so schönen weißen Teppich oder sowas. Es steht außer Frage, dass derjenige, der da die Orga am Hut hat, dafür sorgen muss, dass da auch Deko, klar, logisch. Aber da müssen wir uns jetzt wirklich nicht wirklich Gedanken drüber machen. Es ist schon Shop angeschrieben. Naja, gegebenenfalls für unseren Bereich natürlich schon. Dann noch eine offene Sache, Ü-Wagen. Wir wissen ja noch nichts. Können wir da aktiv irgendwo nachfragen, Achim, ob da jemand im Ü-Wagen kommen will? Das ist unüblich, oder? Nee, gar nicht machen. Wenn die Leute sich von sich aus sich nicht mehr melden, also ich meine, so viel sollten wir mittlerweile haben, dass wir denen sagen, ja, es gab Richtigungstermin, nein, sie haben sich zu spät gemeldet. Okay, denn, es ist da ein Bereich, der nah an dem Raum ist, auf der Hallenseite, der ist abgesperrt. Wenn die jetzt oben hinten auf den großen Parkplatz müssen, hatte der Andreas ein bisschen Angst, dass er dann noch extra Sachen absperren müsste. Das müssen wir kurzfristig machen und die dann halt dahin schicken, wo sie sich hinstellen können, ja. Denke ich mal. Ich denke, mit viel mehr als einem vom WDR werdet ihr nicht rechnen müssen. Doch, da kommen mehr. Ja, es kommt ja sehr darauf an, auch wie Niedersachsen. Lass uns darüber jetzt nicht spekulieren, das ist nicht unser Problem mehr. Wenn sich 3 Tage vorher auf einmal 7 Fernsehanstalten melden, dann ist das halt so. Und die haben mit solchen Situationen auch schon öfter zu tun gehabt, dass wir müssen da jetzt nicht jedem hinterher telefonieren. Punkt. Die improvisieren und wir improvisieren, das klappt schon irgendwie. Aber die haben Erfahrung, die haben Geld, das ist alles kein Problem. So, was haben wir noch? Haben wir noch was zur Afropampa jetzt? Okay, nächstes Thema. Nachlese-Adventskalender. Zahlen habe ich irgendwann mal auf die Liste gekippt. Wer die noch nicht hat, ich habe irgendwo auf meiner Wiki-Seite nochmal die XLS-Datei verlinkt. Wollen wir die irgendwie mal aufbereiten oder mit anderen Zahlen vergleichen oder das fortführen? Ja, vielleicht dazu tatsächlich mal ein extra Gespräch oder sowas machen, wie wir Statistik oder solche Sachen, Auswertungen überhaupt machen sollen. Ich habe nämlich an dem speziellen Ding auch 2 Sachen gar nicht verstanden, hatte das aber dich auch bisher noch nicht gefragt, weil es sich noch nicht ergeben hatte. Aber das zu machen, ich glaube, das finde ich auch gar nicht so schnell jetzt alles. Wenn es nicht kompliziert ist, frag. Nee, wie gesagt, ich will es gerade nicht. Also da müsste ich jetzt die Excel finden, da nochmal reingucken und so weiter. Vielleicht mal als Punkt für einen späteren Termin nochmal. Ja, sonst tragst du ins Pad ein und frag mal oder frag auf der Liste. Dann PM Fußball V-Leute, wollen wir da selbst auch nochmal was zu machen oder reicht die Aufruhr, die die Fraktion schon verursacht hat? Schade, ich war noch beim Adventskalender. Ja, dann frag. Nee, das ist keine Frage, das ist ein Lob. Ich fand die Aktion geil, die machen wir nächstes Jahr wieder. So. Dann kannst du dir schon mal Gedanken machen, Baldi, dazu dann. Also was mir aufgefallen ist, was wir definitiv erreicht haben und was ich jetzt auch gemacht habe, spätestens seit dem Adventskalender, wenn irgendwie Kolumnenbeiträge waren, hier zum Beispiel vom Rolaris, der hat 2 Mal was geschrieben, die packe ich dann auch auf Facebook und die werden gut angenommen. Also auf Facebook erweitern wir da wirklich unsere Reichweite. Absolut, und das ist auch das, was ich meine. Weil ich wollte doch nur mal loben, darf ich das nicht? Auch wenn ich selber mitgearbeitet habe. So. Doch, darfst du. Okay, PM Fußballverein. Oh Leute, nochmal. Noch was machen oder sein lassen? Vielleicht noch Rücksprache mit dem Frank Herrmann, der ist da drin. War ein schöner Beitrag dazu mit ihm in der Aktuellen Stunde. Sehr kurz, aber wurde eben zu den Fanbildern 3-mal Piratenpartei gesagt und dann durfte er 2 Sätze in die Kamera sagen. Und schon bei der Ankündigung wurde gesagt, auf Anfrage der Piratenpartei hat der Innenminister. Es war schon sehr gut. Also nicht so wie bei der Rheinpost, die es echt geschafft hat, im Artikel den Namen Piratenpartei komplett rauszulassen. Oder wie der Spiegel der Piraten-Partei geschrieben hat. Gerade bei 1 Live war hat auch nochmal wirklich zu hören und das Sehen von Piraten kam. Aber ich denke, ja, da ist keine. Das war eine gute, das ist das gewesen, was ich am 18. meinte. Das war eine gute Anfrage und die Antwort wurde auch wunderbar verwurstet und es war auch ein Thema, was viele Leute interessiert. Ich fand es richtig gut. Das und dazu, das war auch wirklich Agenda-Setting. Also der Frank hat das wirklich mit dem AK in Politik mit mehreren Leuten auch vorbereitet. Gut, meine Meinung, eine PM dafür ist nicht notwendig. Wir sollten es aber noch wirklich irgendwie notieren, dass wir vielleicht in 2-3 Monaten da nochmal drauf zurückkommen. Also ich wäre für was anderes. Ich wäre dafür, wenn das einer macht. Mir fehlt jetzt die Zeit dazu, weil ich muss heute Nacht mal was für einen Kompass schreiben. Für einen Gastbeitrag, den wir entweder selbst veröffentlichen, wenn wir ihn irgendwo unterbringen, oder den wir auf irgendeinem größeren Blog oder einer Zeitung möglicherweise platzieren können. Der jetzt nicht nur dieses kurze Statement hat, sondern das grundsätzliche Problem solcher V-Leute, gerade bei solchen Veranstaltungen beziehungsweise solchen Gruppierungen, mal aufgreift. Also diese grundsätzliche Problematik. Gut, es interessiert keinen einen Drittligist. Ich kann aber trotzdem mit meinem hier vor Ort Kontakt aufnehmen und ihn fragen, wie er dazu steht. Also von Arminia Bielefeld. Nee, ich meine damit jetzt politische Arbeit von uns. Also, dass wir mal auseinandernehmen, was dieses Scheißsystem mit den V-Leuten ist. Es gibt ja Leute, die sagen beispielsweise, ja, da geht es ja nur um die wenigen kriminellen Vereinigungen. Aber allein bei der NPD hat sich ja schon gezeigt, dass das Thema V-Leute nicht ganz so einfach zu handeln ist. Und jetzt hinzugehen, und ich meine, da kann man wirklich dann auch Punkt mit, jetzt hinzugehen und zu sagen, was ist das denn hier? Hier werden ganze Fangruppen in irgendeine Ecke gedrängt und überwacht, ohne dass sie das mitbekommen. Das würde ich schon thematisieren wollen. Kann unser AKIN das nicht im Prinzip so? Ja, ich werde das mal ansprechen. Also mit einem Blogbeitrag machen, so wie wir das bei der Bildung jetzt öfter machen? Also wir haben leider erst nächsten Dienstag wieder ein AK-Meeting, aber ich kann den Frank auch einfach mal anrufen und fragen, ob er da mitmachen will. Ja, weil das spielt ja zusammen. LV-Leute im Fanblog, Fanüberwachung, Gesichtserkennung und so weiter, das ist doch alles tutto completi. Ja, also das ist jetzt ein Stichwort. Da könnte man nämlich dann zum Beispiel auch so Sachen mit unterbringen, dass du mit dem Kauf der Eintrittskarte zum Beispiel im Prinzip sämtliche persönlichen Rechte abtrittst. Also, dass du halt überwacht wirst, dass die Leute dich aufzeichnen können. Ich weiß nicht, was da alles noch draufsteht. Ich war jetzt leider länger nicht mehr in einem Bundesliga-Stadion. Ich also kann mich ich da das, gerne drum... Ja, ich würde das wirklich ja gerne in die AKIN-Politik geben wollen, ja. Würden. Da sind wir noch auf Bundesebene, sind da noch in Berlin zum Beispiel ein paar Leute mit in dem Thema drin und die sind da sowieso drin. Die würde ich da gerne noch mit rein. Ja, okay. Also denke ich mal, das Thema ist jetzt halt, muss dann Donnerstag spätestens fertig sein. Gut, ich frage mal nach, wie viel Unterstützung ich da kriege und was wir da zusammenkriegen. Gut, also jetzt so von meiner Einschätzung her, von den Zielgruppen her, das wirst du bei den Ruhrbaronen oder so wahrscheinlich ohne Probleme unterkriegen. Vielleicht auch bei Podblog, ich weiß es jetzt nicht. Ja. Wenn du sowas schreibst, wird das aber auf jeden Fall durch die Fangruppen auch gehen. Das heißt also, die ganzen Foren der Vereine beziehungsweise der Fanclubs, die werden sowas aufgreifen. Ich glaube, dass wir da einen ähnlichen Effekt haben werden wie bei der E-Zigarette. Also wenn wir uns dagegen stellen, haben wir sogar noch mehr als bei der E-Zigarette, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, dann Vorschlag Bundesratsinitiative Bayern. Die kam etwas überraschend, fand ich. Wollen wir da was zu machen? Ist die Frage angekommen oder in der Musik untergegangen? Untergegangen. Also Bundesratsinitiative Bayern, die ist ja heute veröffentlicht worden. Ich bin mal gerade, ist aus dem Chat eine Geschichte, der Shamey wollte sich noch zu Wort melden gerade. Das ist wahrscheinlich zu der Fan-Geschichte, Shamey, oder? Man hört dich nicht. Lippen sind rot, aber man hört dich nicht. Also muss es gerade schreiben, weil man hört dich definitiv nicht. Ich hatte kurz Kontakt mit dem Unterstrich. Er würde Fotos machen, aber das müsste noch abgeklärt werden, wie das läuft, weil er braucht einen Raum und ein kleines Budget und irgendjemand müsste ihm helfen, seinen Krempel dahin zu schaffen. Aber das ist sicher alles organisierbar. Okay, dann weiter mit deinem Tachim. Okay, also nochmal dritter Anlauf, Bundesratsinitiative Bayern. Ganz grob gesagt, die haben eine Initiative gestartet in Richtung mehr Volksentscheide, gerade bei den großen Themen. Was grundsätzlich begrüßenswert ist. Ich war nur halt überrascht, dass das ausgerechnet aus Bayern kommt. Ja, bei denen ist Wahlkampf Auftakt. Du meinst eine PM dazu machen? Ja, ist die Frage, ob wir da was zu machen wollen. Also ich kann jetzt heute Abend nichts mehr schreiben. Es hat Zeit bis morgen Mittag, aber das kriege ich nicht hin wahrscheinlich. Das müsste jemand anders machen. Vor allen Dingen fände ich jetzt eine PM blöd, wo man einfach nur sagt, ja, tolle Idee. Keine Ahnung, wer das jetzt alles abgestimmt hat. Also CSU natürlich sind auf dem richtigen Weg. Ich würde das schon ein bisschen kritisch hinterfragen, was da so die Motive sind. Ja, ich kann es auch nicht so richtig verbinden gerade. Vor allen Dingen jetzt dann auch mit NRW. Also ich hätte genauso geschrieben, vielen Dank Bayern, wir wussten gar nicht, dass ihr so seid, aber richtig verbinden kann ich es nicht, weil ich habe das nicht gelesen. Meine Meinung fallen lassen. Ich finde bei solchen Sachen, das ist halt, also haben wir irgendwen hier, der sich mit dem Thema beschäftigt? Also das ist eins unserer Kernthemen, unserer Forderungen, ne? Also auch in dem Wahlprogramm. Gerade wenn ich jetzt an Wahlkampf NRW 2012 ESM zurückdenke. Ja, aber also ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich eine Art Demokratie oder sowas, der sich mit sowas speziell beschäftigt? Also mit Einführung von plebiszitären Elementen und sowas? Bestimmt. Oder ist das für uns jetzt so Kern, dass wir aber, also dass sich da keiner speziell mit beschäftigt, sondern alle so ein bisschen? Nein, also für mich steht fest, wie eben genannt, es hat nichts mit NRW zu tun. Das nehmen wir raus, das wäre eine Bundessache. Fertig. Vielleicht der Verweis auf München-Gladbach und dieses Liquid Feedback, wo Bürger sich beteiligen können? Nee, ich glaube, das ist schon auch eine ganz andere Ebene dann nochmal. Ja, aber klein Anfang. Ich weiß ja nicht, wie weit die sind. Wer hatte das denn hier vorgelagen eigentlich? Ich habe es reingepackt, was heute Twitter etc. geisterte. Aber es ist eigentlich noch nichts dazu in den Medien erschienen. Ich suche jetzt gerade mal das Originaldokument. Also was ich weiß, dass große Volksbegehren Sachen im Moment da haben, noch so, glaube ich, gegen Studiengebühren, ne, und so Sachen. Oder ist das auch schon vorbei wieder alles? Nee, darum geht es nicht. Ist das, was ich da klar. Also für mich ist das vorbei. Das ist Bayern, das ist Bundespolitik. Warum soll die ÖA NRW sich darum kümmern? Wahrscheinlich, weil wir immer befürchten, dass der Bund nichts dazu macht. Ja, das ist mir klar. Man fragt doch nicht. Das haben die witzigerweise schon am 11. Dezember gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, warum das heute da durchgeht. Keine Ahnung. Also machen wir nichts. Ja, weil ich kann es nicht richtig zuordnen. Ja? Also ich wüsste nicht, wo genau zu. Wir müssen es ja irgendwo mit verbinden. Entweder mit NRW oder mit Wir fordern es als Piraten auch. Aber ich sehe halt da die Verknüpfung noch nicht so richtig. Also ich finde schon, dass man da Verknüpfung machen kann im Sinne von eben grundsätzlich mehr Basisdemokratie und eine Entwicklung in NRW ist, dass eben regionale Liquid-Feedback-Initiativen aufgesetzt werden. Erstes Beispiel Mönchengladbach. Ist zwar eine andere Ebene, lässt sich aber verbinden und zeigt, dass wir hier auch was tun. Ja, du kannst das schon mit unserem Wahlprogramm verbinden, beziehungsweise mit dem Positiv, was wir haben. Ja, aber man müsste dann sich wirklich genauer angucken, wann wurde das gestellt. Also gut, es steht ja hier drin, in welchem Zusammenhang wurde es gestellt. Ich habe so das Gefühl, da steckt doch bestimmt noch irgendwie was anderes ein bisschen hinter. Ja gut, das muss man alles lesen. Grundsätzlich sprechen die Piratensprecher. Die wollen, aber Grundsatz ist mehr Bürgerbeteiligung und das ist unser Ding und das können wir durchaus positiv verkaufen. Dass die Piraten in Bayern das machen und wir machen auch Dinge und entsprechend Bürgerbeteiligung ist Piratensache. Ja, aber das heißt ja, wir sagen super, was die CSU da macht und der Herr Seehofer. Deswegen habe ich ja gesagt, kritisch hinterfragen. Nee, deswegen tut mir leid. Also ich lese das gerade im PDF. Das bezieht sich ja nur auf Euro, also auf die Eurozone. Und die sagen in zwei Sätzen ganz genau das, was wir selber auch sagen. Und warum, okay, ich verstehe jetzt, warum soll man denen nicht sagen, hey CSU, ihr habt ja mal recht gehabt. Nee, ihr habt eine Piratenforderung aufgenommen, so will ich das formulieren. Also im Endeffekt, wir treiben die Parteien vor uns her. Wir treiben die Parteien vor uns her und die CSU ist jetzt endlich drauf eingestiegen. Wer ist heute Abend noch länger im Mumble? Also ich meine, ein paar sehe ich ja hier, die nachts immer da sind, dass man mit Bayern da nochmal kurz drüber spricht, nach der Sitzung. Ja, also ich bin noch da, weil mich das Thema jetzt gerade wirklich brennend interessiert. Also ich möchte darauf hinweisen, dass zum Beispiel die Nichtraucherschutzregelung in Bayern bereits durch so einen Volksentscheid in Bayern gemacht wurde. Das heißt, die haben sowas auf Landesebene schon lange. Das heißt, da treiben wir niemand vor uns her. Nein, es geht jetzt um die Runde. Nein, nochmal, es geht darum, dass sie explizit einen Punkt aufgegriffen haben, ein Positionspapier zum ESM-Vertrag im Wahlprogramm geführt haben, beziehungsweise im Rahmen des Wahlprogramms. Es ist ja nicht direkt Wahlprogramm aufgenommen worden, weil es nur ein Positionspapier ist und kein Landesthema. Ja, ich sehe es. Es steht im Prinzip, wenn man das liest, könnte man sagen, also ohne jetzt zu sagen, dass diese drei Zeilen hätten von uns kommen können. Ja, da muss ich nicht ganz, geben. Nicht ganz. Du musst den zweiten Artikel, der drin steht, nochmal mit Untertiteln lesen. Dann weißt du, wo der Hase läuft. Da steht sowas drin, also ich übersetze das mal gerade, so wie ich das gerade gelesen habe. Sowas wie nie wieder Griechenland aufnehmen. Ja, ich also, würde es auch nicht europhob nennen, aber es geht eher so ein bisschen in Richtung, wir müssen da aufpassen und das die Bürger entscheiden lassen. Ein anderer Punkt, der noch nicht genannt wurde, ist, warum das jetzt kommt und nicht schon vor Monaten kam. Es ist ja vom 11. Dezember. Ja, trotzdem. Ja, da war der SM ja schon lange durch. Also, wenn du mich fragst, ich würde das satirisch annehmen. Ich würde den gratulieren für den ersten Absatz und den zweiten Absatz in Frage stellen. Ist der Buddy nur bei mir nicht zu verstehen? Was? Konnte ich nicht verstehen. Ja. Du hast. Aber ich dachte, das wäre vielleicht bei den anderen auch so. Okay, Test 1, 2, 3. Ja. Also ich habe den Buddy gut verstanden. Das lacht okay, dann hier mit. Okay, danke. Also, zu dem ersten Satz. Ich meine, es ist ein kurzer Antrag. Können wir nur alle gemeinsam sagen, jo, das wollen wir auch. Bei dem zweiten Satz ist Satire gefragt, meine Meinung. Weil dieses Unterschwellige, was damit so mitschwabbert, gefällt mir nicht. Deswegen habe ich ja eingangs, also ich weiß ja nicht, ob ich Spanisch gesprochen habe, eingangs gesagt, ich bin verwundert gewesen darüber, dass es aus Bayern kommt. Ich würde das gerne, wenn wir es aufgreifen, kritisch hinterfragen. Ja, dann tun wir das doch. Oder ist irgendjemand dagegen, dass wir das gleich tun? Nee, wäre ich auch für. Also zumindest mal rausbekommen, was wir da jetzt am besten. Und wenn es dann nur dazu führt, dass wir es lassen. Und was dagegen, die CSU ausnahmsweise mal zu loben, wegen einem guten Satz, den die geschrieben haben. Man kann ja auch den Verweis noch auf die Facebook-Party machen, die ja auch sehr gelungen war. Nein, wir hoffen nur, dass die CSU die EU nicht aussieht wie eine große Facebook-Party. Machen wir das gleich noch? Ja, also wenn sich das irgendwie heute Nacht ergibt, ja. War halt eine Sache, die ist mir aufgefallen, heute habe ich gedacht, die packen wir hier mal rein. Ich finde es gut, dass der ÖA meldet sich dazu nicht. Sind ja heute auch kaum Leute da, da kann echt keiner was sagen. Ich bin schüchtern. Also ich habe da auch so ein paar Probleme. Ich habe geguckt, also ich finde das Ding nur bei umweltonline.de und umweltonline.de ist jetzt nicht zwingend für Drucksachen der Badische Staatsregierung oder des Bundesrats zuständig. Ich finde auf Twitter auch gerade großartig. Da ist irgendwie keiner drauf eingegangen, habe ich das gefühlt. Okay, Klaus sagt -1. Dann lass uns doch einfach keinen Schnellschuss machen, sondern eher gucken, ob da morgen irgendwas zu passiert. Ob die Medien da irgendwas aufgreifen und wenn nicht, dann nicht. Also ich habe heute irgendwas im Radio dazu gehört, deswegen war das Thema mir jetzt auch gerade präsent. So, Fakt ist, das ist Mitte Dezember geschrieben. Das können wir uns vorbehalten, wann wir darauf reagieren. Das muss nicht heute Nacht geschehen. +1. Also am 11.12. war das im Fokus im Handelsblatt in München, in der Abendzeitung, im Bayerischen Rundfunk etc. Und das ganze Ding ist tutto completi nur auf Europa gewidmet. Also wir müssen da nicht heute Nacht entscheiden, aber wir können das im Hinterhalt behalten. Ich hab's im Original auch gefunden gerade. Ja, okay, machen wir jetzt keinen Stand draus weiter im Text. TDP steht hier schon ziemlich viel. Vorschlag immer noch in der Woche nach der Ausstellungsversammlung eine PM dazu rausschicken. Jo. Ich habe das auch noch mal reingekopiert, damit ihr seht, was da passiert ist. Also wir haben ja jetzt gerade bei den Koordinatoren die Themen. Falls ihr also irgendwie wie gefragt werdet oder so, verweist die Leute an mich, was ich da die. Okay, dann hast du das auf dem Schirm und trittst alle auf die Füße, wenn wir nach der AV untätig sind. Genau. Und Andrea ist auch nicht im Schirm. Also für die Koordination der AKs und der Einteilung der Slots ist der Paki und der Nexus zuständig und ich bin nur der Teamchef da bei diesem Schnorger-Team. Gut, dann nächstes Thema, Einladung, Betreuung, Barcamp, Gesundheitspiraten. Da klinke ich mich jetzt mal aus, weil ich habe am 2. Geburtstag und wenn ich überhaupt unterwegs sein werde, dann werde ich bei diesem Strategietreffen sein. Leipzig. Ja, genau. Das ist ja gleichzeitig. Ich hatte aber schon deutlich im Vorfeld dessen dazu gesagt zu den Gesundheitspiraten und werde das dann auch dort übernehmen. Es wäre schön, wenn da vielleicht ein oder zwei Leute dann aus der ÖA auch noch an dem Wochenende dort sind, vielleicht, weil sie sowieso auch im Thema Gesundheit arbeiten. Da frage ich jetzt einfach mal rum, ist da schon jemand hier dabei? Also wenn ich nicht nach Leipzig fahre, bin ich dabei, weil ich bin ja eben im Gesundheitsbereich auch aktiv, habe selber Medizin studiert, also von daher ist es immer mein Thema auch. Ich bin zwar hier nur Dauergast, gut, aber ich bin auch auf dem Kongress auf jeden Fall und kann dann vielleicht auch irgendwie berichten, helfen oder sowas. Ja, Schreibe ist immer willkommen. perfekt. Und ja, sonst eine Einladung dazu würde ich auch frühestens nächste Woche für nächste Woche, übernächste Woche vorbereiten. Dann, also so, dass es noch 2 Wochen hin sind. Da wird jetzt wahrscheinlich einer extra anreisen von der Bundespresse. Gegebenenfalls werde ich da die Bundespresse im Vorfeld drauf ansprechen, ob sie dann diese Einladung auch mit rausschicken. Da müssten wir halt mal gucken, Achim, da bin ich mir aber auch nicht so sicher, wie viel Überschneidung wir da haben bundesweit. Was meinst du mit Überschneidung? An Leuten auf unseren Listen, also an Pressevertretern. Du meinst, wer von den Pressevertretern zum Gesundheitskongress kommt? Ja, genau, wenn wir eine PM rausschicken, dann geht die ja an unseren Verteiler und wenn der Bund eine rausschickt, dann geht der an den Verteiler vom Bund. Und meine Frage war jetzt, wie groß ist diese Überschneidung und ob Achim vielleicht die Liste der Bundespresse hat, an wen die Verteiler rausschicken. Hast du da Zugriff auf dieses System von denen? Funkfeuer? Ja. Ja. Nö, aber das wird auch... Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Form das außer jetzt bei Bundes-PMs noch genutzt wird. Nein, aber wenn die 2 Einladungen bekommen, ist auch nicht so schlimm. Problem ist nur, wenn die 20 bekommen, aber 2 ist kein Problem. Ja, wenn sie keine bekommen. Das wäre so, ich weiß halt nicht, ob die was rausschicken, wo dann die Akkreditierung über uns. Weil das weiß ich nicht, das werde ich ja dann abklären nochmal. Und ja, ein Ding hatte ich noch, Fachpresse. Hat jemand von euch eine Idee, ob es gerade im Gesundheitsbereich Fachpresse gibt, die wir speziell für so eine Sache zusätzlich aufnehmen? Und da mal, ich sag mal, in Form von einer Mail die PM dann auch extra rausschicken. Zum Thema Fachpresse, wenn ihr hier niemanden habt, könnt ihr den Wolf-Dietrich Trainer vielleicht mal anschreiben von den Gesundheitspiraten. Ich glaube, der hat da Connections. Ja, das war jetzt genau auch meine Sache. Warum machst du das nicht mit der AK Gesundheit? Ja, ich mach's ja für die. Da kommt ja quasi die Frage aus der Absprache her. Macht es Sinn, da Leute anzusprechen? Und für mich war jetzt eher die Frage, haben wir schon mal jemals eine PM extra noch an irgendwelche Fachpresseleute rausgeschickt? Und wenn ja, wie ist gelaufen? Beziehungsweise haben wir da irgendwie einen Kontakt oder hat da jemand einen Kontakt? Das wäre jetzt die Frage gewesen. Okay, frag doch mal Friedhelm, mit dem du. Wenn ihr das, ihr wollt es doch für NRW machen, oder? Ja, das ist ja grundsätzlich, ist das ja eine bundesweite Veranstaltung, die aber dann in Essen im Unperfekthaus stattfindet. Ja, ja, ich weiß, aber wenn ihr bis nächste Woche damit noch warten könnt, wir haben nächsten Montag Sitzung vom AK Gesundheit NRW, dann setze ich das bei uns mit auf die TO, spreche das kurz an und schicke euch dann Adressen, die ich bis dahin organisiert kriege. Ah, okay, gut, dann habe ich das vielleicht doch falsch verstanden. Dann sind vielleicht die NRW-Leute da noch nicht so drin einbezogen gewesen. Alles klar. Nö, waren wir bis jetzt, aber ist ja nicht schlimm. Also macht ihr das untereinander und nächsten Montag gibt's Ergebnisse. Dann komme ich vielleicht mal kurz mit rein. Ab wann habt ihr das? 19, 20 Uhr? Ab 20 Uhr nächsten Montag. Aber ich kümmere mich da schon vorher drum. Ich habe die alle im Twitter und bin so vernetzt. Also sobald ich was in den Finger kriege, was irgendwie Hand und Fuß hat, sage ich dir Bescheid. Ich weiß ja, wie ich euch erwische. So, danke. Aus ÖA-Sicht, dann warten wir das ab. Und eine PM können wir danach gerne schreiben, glaube ich. Ich höre keinen Widerspruch, von daher. Nee, also sonst gibt es da auch, es waren ja jetzt so viele Veranstaltungen dort im Unperfekthaus, das ist eigentlich so von den Abläufen her alles easy und klar und brauche ich auch jetzt nicht nochmal extra groß Hilfe oder Feedback. Wie gesagt, nur es wird halt sein, wer Lust hat, kann sich dann hier mit Mailen eintragen, vielleicht für nächste Woche vorher eine Einladung mitschreiben, dann gegebenenfalls. Und das war's auch von meiner Seite. Du bist durch den LVOR durch, bist durch die AG Event durch mit eurem Kongress. Von daher macht. Und ÖA wird sich jetzt irgendwie mit reinhängen. Anstehend. Okay, haben wir sonst noch was? Ja, Kleinkram. Schieß los. Also ich hab nichts mehr. Ich hätte gerne mal so eine pauschale Summe für Orga, Technik und allen drum und dran, was wir von der ÖA brauchen für einen LPT. Also vergleichsweise, was gibt's jetzt für Kosten für die ÖA, für die AV, dass wir das übertragen auf den LPT, der im März in Bielefeld stattfinden soll? Uwe, du müsstest da doch irgendeine Zahl haben, oder? Nein. Weil das auch immer so über die Leute eigentlich, die Orga gemacht haben, gelaufen ist, habe ich für eigentlich da gar keine Ahnung, was da direkt auf uns fallen würde. Weil die meisten, so wie ich es immer mitgekriegt habe, liefen eigentlich direkt bei die Orga-Leute und ja nicht über uns. Und der Badges und der Kram, den du gemacht hast, was hat das gekostet? Auch irgendwie 20, 40 Euro oder so, ne? Ja, das waren irgendwie, aber eher für die Kongresse. Und da habe ich mal irgendwann vor Monaten 100 Euro ausgeben für Badges und ein paar Lanyards und so weiter. Und das ist ja aber auf den BPTs auch immer von anderen organisiert worden. Ich wollte sagen, es geht ja normalerweise alles über die Orga und nichts über die EUA. Zumindest die letzten Male, wo ich immer dabei war, war eigentlich nichts weiter von der EUA beantragt worden oder gemacht worden. Also ich möchte euch vorher... Dann frag gleich den Mainman, wenn der da ist, weil der hat ja die Zahlen für jetzt die AV in meiner Zeit. Darf ich den anderen das noch erklären, warum? Also ich habe selber durchgesetzt in der AG Event, dass wir jeden kleinsten Cent vorher planen wollen für Veranstaltungen in der Art. Und deswegen muss ich auch als Mitglied der ÖA fragen, was glaubt ihr, was sind da an Kosten zu bewältigen? Also nur für ÖA. Hauptsächlich das Catering, da musst du den Babak fragen. Ja, Schnittchen und Technik sind alle mit eingebunden. Nur Das ist das, was die ÖA braucht. Es sind ja diese Überschneidungen, von denen ich auch gerade gesprochen habe, genau. Also deswegen, man kann es vergleichen natürlich mit anderen Sachen, wie dem Bundestagsbarcamp, wo niemand irgendwas beantragt hat, sondern nur ich als ÖA. Aber das ist dann aber im Endeffekt auch nicht ausgeschöpft worden. Also das kommt total drauf an, wie die Locations ist, wo das ist, wer da anreisen muss, ob das was kostet. Also kann man einfach nur eine Excel-Tabelle machen, Liste und rechts daneben schreiben, was es kostet und dann gucken, aus welchem Topf es kommt und bezahlt wird. Wir haben eigentlich nur drei Posten. Posten Nummer 1 Pressemappe, Posten Nummer 2 diese Lanyards und Badges und so weiter. Und Posten Nummer 3, so Kleinkram wie Kugelschreiber. Also mehr fällt mir da, ja, und Catering natürlich, ne? Und mehr fällt mir da nicht ein. Das Einzige, was wir zwischendurch also, nochmal haben. Nee, stopp. Wenn ich jetzt einfach reinschreibe, weil wir schreiben ja gerade eine Bewerbung, die noch dringend erforderlich ist. Wenn ich jetzt reinschreibe, ÖA, pauschal 500 Euro, damit würde man, glaube ich, hinkommen, oder? Nee, reicht nicht. Speziell AG Schnittchen war höher. Man muss den Babak wirklich fragen oder Steffi, die hat das vom letzten LPT in Dortmund auch als Zahl. Ich habe da irgendwas von 800 Euro alleine für den Bereich Bewirtung im Kopf. Da bin ich sicher. Also in Münster sind ja wohl für 500 Euro Getränke allein geklaut worden aus dem Pressebereich. Insofern. Ja, das ist doch meine Frage. Ich will es doch nur wissen und ich will es reinschreiben. Dann schreibe ich halt 1000 Euro pauschal. ÖA und Schnittchen. Ja, es geht aber darum, wer hat die wirklichen Informationen, und das sagen wir dir gerade, weil wir haben das jetzt hier in der ÖA bisher nicht gesammelt und auch nicht geführt. Von daher musst du eben halt Babak oder Steffi fragen für das Thema eben Bewirtung. Du musst für den Bereich Badges, ich denke mal, da reichen 100 Euro auf jeden Fall pauschal angesetzt. Naja, mit den Lanyards nicht, die sind eigentlich recht teuer. Okay, wobei es bei einem LPT in Bielefeld, wie viele Leute kommen da? Auch höchstens 20, 30 Journalisten, oder? Also ja, okay, so gesehen ja, wenn man dann nicht für Orga etc. auch noch welche braucht. Darf ich mich ganz kurz zu Wort melden? Hi, jo. Guten Abend erstmal. Also, im Regelfall lief das bisher so. Wir lassen die Pressemappen bei dem Kollegen von Toso drucken, der eine Druckerei hat. Der druckt die Badges eben mit, der für Abfallprodukt, der schneidet uns die teilweise sogar. Und die Lanyards an sich, wir haben die damals für Münster, ich glaube, gleich gigantisch gekauft. So teuer sind die auch nicht. Also wenn du sie nicht im normalen Handel kaufst, sondern direkt über die Druckerei, kannst du da wesentlich an Geld sparen und wir hatten sie bisher immer in Badges unter Vorstand. Wie gesagt, wir reden hier echt über Centpreise pro Badges. Aber was haben die Pressen gekostet? Also der letzte für den BPT, das waren 32 Seiten, Auflage 150 Stück. Ich glaube, das waren etwas zwischen 400 und 500 Euro. Aber das ist doch etwas, was die AGÖA beantragt an Geld, oder? Nein, Moment. Mein Ansinnen war es ja, und auch glaube deins auch. Ich möchte alle Kosten, die verursacht werden durch ein LPT, zusammentragen. So, und wenn ich jetzt höre, da 400, da 500 und da noch was und so weiter, ich möchte das in der Konzeption mit drin haben. Das ist das, was ich möchte. Ich habe mich selber darunter den Stiefel gesetzt. Früher haben wir eine Halle gemietet und alles andere kam vom Landesverband. Und ich möchte das sowas von transparent haben. Gut, dann schreibt es doch schon in Pressemappen bei 150, eben 500 Moment. Euro. Also, ich gebe den Balli ja so insoweit recht. Wir haben das in der AG, AG Events so besprochen, dass wir halt eben nicht nur Hallenkosten haben wollen, sondern auch alles drumherum. Dazu gehört natürlich dann auch die Verpflegung der Presse. Aber was die AGÖA ansonsten macht mit Pressemappe oder so, das ist doch Sache der AGÖA und da wird doch die AGÖA irgendwie Geld beim Vorstand beantragen. Oder sehe ich das jetzt falsch? Ja, es ist natürlich, es ist eine Kombination aus beiden. Ich glaube, Balli möchte wirklich, was kostet ein Gesamt-LPT oder was kostet die Aufstellungsversammlung konkret mit allen Unterposten, dass daraus natürlich einzelne Gruppierungen, so wie ich jetzt auch einen Antrag an den Landesvorstand gestellt habe, die Mietkosten für die Blitzanlage im Wert von 150, 200 Euro zu übernehmen, die stelle ich als Privatperson im Rahmen meiner Beauftragung, die müssen dann natürlich auch reingliedern. Genau, das hat jetzt aber meines Wissens auch Andreas für meiner Zeitung schon so gemacht, dass da eigentlich alle geplanten Kosten mit drin sind. Ich weiß, dass es auch zum Beispiel die Gesundheitsberaten jetzt gemacht haben, dass da auch Geld, was normal die AÖAA kostet, auch schon selber mit drin ist. Also insofern müsstest du da auch an diese Leute wenden, die da ein bisschen diese Erfahrungen schon gemacht haben. Nee, Uwe, das ist jetzt ein Missverständnis, weil es geht jetzt nicht um die AV Pampa, sondern es ist eigentlich um Grundsätzliches, weil die AG ja, Events ist ja jetzt auch erst kurzfristig beauftragt worden vom Landesvorstand. Wir überlegen uns halt auch, wie sollen zukünftig Bewerbungen aussehen und wir überlegen uns, was soll da alles drin sein und wo sind die Schnittstellen zur AG Technik, zur AG ÖA. Genau, ja, und da sagt der Harald eben schon, dass an den Stellen bisher diese Sachen verrechnet wurden und wir uns da dann auch quasi die ehemaligen Kosten oder die jetzt aktuellsten verfügbaren holen müssen. Das heißt dann im Zweifelsfall beim Andreas, weil er es geplant hat jetzt für meiner Zagen, dann vielleicht aus den Veranstaltungen, die bisher waren, da kann ich auch noch mal ein paar Zahlen dazu schießen und dann jetzt vielleicht so aus den Gesprächen, die wir gerade hatten. Das heißt, man müsste einmal eine Tabelle aufbauen, wo diese ganzen Punkte drinstehen und sich dann die Kosten aus den einzelnen Ecken holen, weil wir in der ÖA die oft nie hatten, sondern die halt von den anderen beantragt wurden. Ja, ihr versteht mich irgendwie immer noch falsch. Welche AG, wer jetzt von wem Geld holt, das ist mir vollkommen wurscht. Ich möchte wissen, was kostet mich der ganze LPT, was kostet mich der ganze BPT, was kostet mich das Ganze? Wir haben dich schon richtig verstanden und deswegen geht es darum, dass wir diese Zahlen jetzt in dem Sinne zusammentragen und du hast eben schon eine Zahl bekommen für die Pressemappen und wir müssen jetzt noch gucken, wie waren die Zahlen fürs Catering bei den letzten Geschichten und dann haben wir die Zahlen, die wir da jetzt eintragen können, um zu wissen, was kostet dieser Teil des LPT dann Bielefeld. Richtig. Und welche Abteilung das bekommt, es sind ja Abteilungen eigentlich, ist mir vollkommen wurscht. Also wer die beantragt, wer das macht. Nur ich möchte zusammengefasst haben, ich möchte wissen, dieser Parteitag kostet uns 7.800 Euro und hier sind Zahlen dazu, weil ich werde nie wieder eine Ikon machen. Absolut. Ja, nur die Pressemappen, die kosten ja immer das Gleiche. Ob das jetzt in OWL oder in Pulheim oder in der AV Pampa stattfindet. Deswegen bin ich nicht der Meinung, dass das Kosten sind, die in diese Gesamtplanung reingehören. Das sind Kosten, die die AGÖA verursacht, in Anführungsstrichen. Egal, wo der Event stattfindet. Das hat mit dem Event nichts zu tun. Warum willst du das da reinnehmen? Nee, die kosten ja nicht das Gleiche, weil wenn wir jetzt sagen, es ist eine Geschichte, wo nicht so viel Presse kommt, dann reichen auch 50 und nicht 150. Dann sind es nicht 500 Euro, sondern 200 Euro. Das sind halt schon Unterschiede, die man auch durchaus berücksichtigen kann. Ja, aber möchtest du, dass in Zukunft alle zukünftigen Bewerber für irgendwelche Landesparteitage das mit berücksichtigen oder ist das nicht vielleicht Aufgabe anderer Leute? Ja, das hatte ich so verstanden, dass wir eben dazu kommen, dass man tatsächlich sagen kann, von vornherein, das sind alle möglichen Kosten, die entstehen können und man kann sie auch bewerten. Man kann auch sagen eben, okay, jetzt die Veranstaltung gewinnt den und den Effekt, auch vielleicht gerade in Bezug auf gerade stattgefundene Wahlen und ähnliche Dinge. Und daraus ergibt sich eben, ich brauche zum Beispiel in dem Bereich dann nur 30 Dinger, die eben so gut wie nichts kosten oder ich brauche eben 300, weil es eben halt einen Run gibt und das sind eigentlich einfach Sachen, die man auch im Vorfeld bedenken und eben auch diskutieren und damit auch kalkulieren kann. Okay, ich glaube, da ist noch Gesprächsbedarf. Aber ich möchte gerne andere Meinungen einholen. Ich bin der Meinung, also pass auf, nur nochmal für alle. Vorher war es so, es wurde eine Halle gemietet mit ein paar Nebenkosten. Und dann hat anschließend der Landesverband x-tausend Euro draufgezahlt für alles andere, was rundherum läuft. Also AGÖA, AG Schnittchen und ach, weiß der Geier wohl. Und ich möchte, das will ich wirklich, dass wirklich fast jeder Cent, jeder Euro vorher ungefähr klar ist. Aus welchem Ressort das kommt, das ist mir jetzt in diesem Fall erstmal im Moment gerade wurscht. Walli, die meisten glauben, wir haben es langsam kapiert. Die meisten fixen Kosten werden wir bei Steffi kriegen. Ja, ich muss nichts mehr sagen. Die wissen jetzt mittlerweile meine Meinung. Ich bin da ein bisschen strange im Moment. Ja, du hast ja jetzt ein paar Zahlen schon bekommen und die kann man ja dazu schreiben. Und da es ja jetzt diesmal auch nicht um großen Wettbewerb geht bei dem LBT in Bielefeld, weil es gibt ja, wenn der in OWL stattfinden soll, gibt es ja keine fünf anderen jetzt Stammtische, die auch ein LBT machen wollen, weil es gibt ja überhaupt keine Räume. Es gibt ja nur das Cooks Bielefeld. Deswegen können wir das einfach durchdeklinieren und gut ist. Ja, aber verstehst du, nach der X-Con möchte das mehr als sauber haben. Nee, ist ja gut. Es ist ja auch gut, um an der Stelle mal einen Überblick von vornherein zu schaffen. Das schafft ja Transparenz. Also von daher macht das sehr viel Sinn und das kann ich nur unterstützen. Guten Abend. Da war eine Stimme. Ich habe nur guten Abend gesagt. Ach so, ja, komm, locker uns mal auf. Britta ist von den Gesundheitspiraten aus der Hängematte hier hingesurft. Wie, und hier ist schlechte Stimmung jetzt, oder wie? Gar nicht, wenn du da bist, erst recht nicht. Na, guck uns mal. Uns geht jetzt komplett gut. Wir haben uns gerade ausgetauscht. Der Großteil der 25 Leute, die hier sind, geschätzt. 35, sagt, aber Tobi ist schon im Bett und ansonsten sollen sie ihn kicken, wenn wir fertig sind. Aber die sagen nichts mehr, weil die von unseren Argumenten erschlagen sind, weißt du? Sie schreiben doch was. Schreiben die doch mal auf. 80. Mal, das ist im Kreis drin wegen dieser Kosten. Wir sitzen einfach da und hauen unsere Köpfe gegen den Tisch. Darf man manchmal Humor haben oder ist das verboten hier? Darf man. Humor. Humor ist mal relativ, ne? Also, das ist ja. Sind wir bei der FDP oder was? Das ist doch kein Spaßpartei. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Der Humor der CSU ist sicherlich ein anderer als der Piraten. Die Sitzung ist aber jetzt geschlossen, ne? Schon längst. Nein, du hast Anmerkungen und die erste Anmerkung, die du gesagt hast, hat jetzt ungefähr 20 Minuten gedauert. Dann stelle ich den Antrag, die Sitzung schließen, weil es führt im Moment gerade zu nichts. Okay, hat sonst noch jemand irgendwas für die Sitzung? Ja, währenddessen hat mich jetzt gerade der Andreas nochmal angerufen, der wäre erst in einer Viertelstunde dabei. Ich habe ihm gesagt, wir sind soweit durch. Die wollten gegebenenfalls noch eine lokale PM machen, beziehungsweise Gespräche führen mit so zwei, drei ganz lokalen Leuten. Die würden sich aber dann auch akkreditieren bei uns über die Presse-Ad, habe ich ihm gesagt, okay. Und das war's von mir. War das da alles öffentliche Sitzung? Ja. Scheiße. Kommt genau so ins Krähennest, in voller Länge umgeschnitten. Kannst dich dann in voller Schönheit anhören, Bali. Werden wir auf allen Kanälen breitbandig pushen. Funk, Fernsehen, Hollywood, Sie wissen Bescheid. Seymour, du tweets, ich retweete. Tobi, ich bitte um Löschung meiner Äußerungen der letzten 20 Minuten. Vergiss es. Das schneiden wir wie immer raus. So auf unseren Markenzeiten. AGÖA NRW, ungeschminkt und ungeschnitten. Das ist unser Slogan. Total transparent. Habt ihr die Sitzung jetzt offiziell beendet? Du kannst kicken. Nein. Ja, wenn wir jetzt nichts mehr haben, dann will ich sie beenden. Also ich fasse nochmal. Ja, der Chef. Ja, der Chef, bitte. Es gibt keinen Chef. Aber der Sitzungsleiter. Ja, dann schließe ich jetzt die Sitzung. 12:00. Roger. Walli, wir haben jetzt auch den nächsten Piratensender. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.